Sind wir live? Sind wir live? Kann uns jemand hören? Das wäre interessant. Wäre cool, wenn uns jemand hören könnte, aber vielleicht hört uns auch keiner. Ich meine, weiß ja nicht. Im Internet ja, kann alles passieren, praktisch. Das naja, auf jeden Fall, ich lese mal die Einleitung vor. Wir haben uns ja heute hier versammelt unter dem Titel Marxismus ist Opium fürs Volk. Und dazu möchte ich euch ein kleines Textstück aus dem Buch Köchin und Menschenfresser von André Glucksmann vorlesen. Untertitel des Buches ist über die Beziehung zwischen Staat, Marxismus und Konzentrationslager. Obwohl in einem Gefängnis jeder Schritt, jede Handlung vorausberechnet und nach Punkten und Paragraphen festgelegt sind, gibt es doch manchmal unvorhergesehene Ereignisse. Eines Tages führte man uns ins Bad. Wir gingen soeben an dem Krankenhaustrakt vorbei. Uns entgegen kam die Leiterin des Krankenhauses. Offensichtlich begab sie sich zur Arbeit. Es war 9 Uhr morgens. Plötzlich hörten wir von der oberen Etage des Krankenhauses einen Schrei. Irgendetwas fiel von oben herunter und genau vor die Beine der Ärztin. Sie beugte sich zu Boden, sah hin und spie weit aus. In diesem Moment gingen wir an ihr vorbei und sahen, dass auf dem Asphalt ein abgeschnittenes männliches Glied lag, ganz von Blut überströmt. Offensichtlich hatte ein armer Teufel im Krankenhaus beschlossen, sich in dieser Weise selbst zu verstümmeln, sah heimlich aus der Lüftungsklappe und warf ihr aus dem Fensterchen sein Geschenk vor die Füße. Was hatte sie nur mit ihm gemacht, dass einen solchen Rachedurst in ihm weckte? Als man Ende November 1961 zum Spaziergang führte, fragte Nikolai durch Gesten, ob keiner von uns eine Klinge oder etwas anderes zum Schneiden habe. In solchen Fällen empfahl es sich, nicht zu fragen, wozu. Man wurde gebeten, das bedeutete, es war nötig. Hatte man etwas, so gab man es, ohne weitere Fragen zu stellen. Ich besaß 3 Klingen. Es war mir gelungen, sie zu behalten. Im Lager Nummer 10, im Karzer, ich hatte sie im Mützenrand verborgen. Sie waren wichtig. Bei keiner Durchsuchung hatte man sie entdeckt. Ich ging auf die Toilette, trennte mit meinen Zähnen die Mützennaht auf und nahm eine Klinge heraus. Als der Aufseher im Hof wegsah, steckte ich sie in den Spalt des Holzpfahles, der zur Befestigung des Drahtzaunes diente. Nikolai verfolgte mich aus dem Fenster mit den Augen. Die Klinge lag einen ganzen Tag im Spalt. Viele Häftlinge sahen sie. Auf den Spaziergängen wurde mit den Augen jedes kleine Steinchen, jeder Schlitz untersucht, ob sich nicht doch etwas Nützliches fände. Aber eine bereitgelegte Klinge bedeutet, sie hatte schon einen Besitzer. Sie lag für jemanden da. Keiner hatte einen solchen Gegenstand an sich genommen. Außerdem ging Nikolai den ganzen Tag von dem Fenster nicht fort. Er wachte darüber, dass sie nicht entfernt wurde. Am anderen Tag nahm er seine Klinge beim Spaziergang an sich und brachte sie in die Zelle. Gegen Abend verbreitete sich von Zelle zu Zelle das Gerücht, Scherbakow habe sich ein Ohr abgeschnitten. Später erfuhren wir Einzelheiten. In sein Ohr hatte er einen tätowiert, dem 22. Kongress der KPDSU zum Geschenk. Offensichtlich hatte er die Inschrift angebracht, ehe er sich das Ohr abgeschnitten hatte, sonst wäre er verblutet, noch ehe er den Spruch hätte eingravieren können. Als er dann die Amputation vorgenommen hatte, klopfte er gegen die Tür und als der Aufseher die Außentür öffnete, warf er ihm durch das Gitter sein Ohr mit den folgenden Worten entgegen, dem 22. Kongress zum Geschenk. Das ist Marxismus. Menschen, die sich selber verstümmeln und sich antikommunistische Parolen in die Haut einritzen. Und dann wird man ins Lagerkrankenhaus gebracht und dort wird einem dann die Haut entfernt, weil man ja keine antikommunistische Propaganda ertragen kann. Marxisten würden gut tun, mal zum Thema Gulag mehr zu wissen, als nur irgendwelche verdrucksten Antworten, dass das mit nichts zu tun hat. Und dass Marx und Gulag in keinster Weise irgendwie verwandt wären. Und damit herzlich willkommen, hallo. Ja, schönen guten Abend. Wir sind ein bisschen, Bisschen dünner besetzt als sonst, aber das soll sich im Laufe des Abends noch ändern. Und wie man gleich erkennen kann, sitzt heute nicht der Chris an der Technik, sondern ich. Deswegen mache ich ja den ganzen Blödsinn hier. So, hier Aufmarsch da Demo. Die NZZ mal wieder als Westfernsehersatz. In Deutschland fehlt die Äquidistanz im Umgang mit rechter und linker Variante des Extremismus. Wer rechts- und linksextreme Gewalt miteinander vergleicht, sollte jeweils Spezifika herausarbeiten, aber nichts aufrechnen. Der eine Extremismus wird nicht durch den Verweis auf einen anderen besser. Ja, ist auch wieder klar. Der Extremismus ist ja irgendwie an sich das Problem und das sagen die Affen ja auch schon ein bisschen länger. Eben. Ja. Das ist ganz ungewohnt zu zweit und ich habe vergessen, dem Mammon eine Einladung zu schicken, merke ich gerade. Einmal mit Profis. Einmal mit verdammten Profis, wirklich. Also, aber ich war schon so aufgeregt, weil ich das mit der Technik, das ist mir alles, dass ich bin ja ein alter Mann, weiß ja jeder, der mich kennt. Und dann lade ich doch auch glatt den Mammon ein. Aber mit der NZZ ist es aber auch immer so, dass ich auf der einen Seite finde ich das spaßig, wenn ich sozusagen Nachrichten lese und mich darüber aufregen kann, wie viel Unsinn da drin steht. Und wenn ich dann irgendwie so einen geistigen Lichtblick von der NZZ lese, dann ist es auf der einen Seite zwar angenehm, sozusagen die eigene Position dann auch mal irgendwie in Medien vertreten zu sehen. Auf der anderen Seite fühlt sich das dann immer so irgendwie so entkräftend an. Ich weiß nicht so. Ich habe da keinen Grund mehr, im Widerstand zu sein. Also Widerstand mit Anführungszeichen. Aber Also, du weißt du, was machst ich bei der so meine? ganzen So. Nummer nur wegen dem Rebellentum mit, willst du sagen? Ja, weißt du, Rebell ohne Grund oder mit Grund. Aber weißt du, so. Ja. I was born the rebel, wie Tom Petty das so schön ausgedrückt hat. Ja, aber ich find's gut, dass wenigstens die Schweizer Medien irgendwie noch zumindest ab und zu fragen, ob wir sie noch alle haben. Das ist wie so eine weitere Verwandte, die irgendwie ab und zu mal anruft und fragt, ob es einem gut geht. Ja, das trifft es ganz gut. So. Es ist halt auch diese deutsche Angst, dieses hysterische Gejammer und Geweine in den deutschen Medien. Test, Also. test, test, 2, 3. Ja, Mamon, wir hören dich. Und du kommst genau richtig zu diesem Wieso? Thema hier. Achso, Erotikkalender, Das geil. ist, wir haben es ja gerade von Extremismus in Deutschland gehabt und ich finde, das ist eine der abstoßendsten Formen des Extremismus. Der Ökomarxismus. Alles, was ich nicht mag, das setzt sich Marxismus hinten Es gibt auch Rhetorische verschiedene Bilder. Ich weiß nicht, Grenzweite. ob wir das hier im Archiv kriegen und das glaube ich leider nicht hin. Hier unten auch, sind, glaube ich, auch nackte Brüste zu sehen. Deswegen scrollen wir schnell weiter. Aber wer will Oh mein noch? Gott. Was kostet denn? Das 9,99 Euro, nein, 9 Euro sogar nur, inklusive Mehrwertsteuer. Denkt mal nach, Richtige oder? Fotos oder was? Jo. Ja, von Aktivistinnen und Aktivisten. Aktivisti-Bitches. Ich glaube schon, dass es das richtige Fotos und kein Holzschnitt ist. Nein, Ja, Quatsch. das ist ziemlich klein hier auf dem Bildschirm, ist doch okay. Ja, ich Wenn ihr also weiß. noch nichts habt für eure Eltern zu Weihnachten, dann ja, vielleicht den Hambacher Forst Erotikkalender. Ja, seht ihr, ich bin mit der Technik einfach nicht so vertraut. Aber ja, nichts sagt Erotik, Oh finde ich, so Gott. sehr wie dieses Bild. Ne? Ich Die sind alle bin. vermummt, ne? Oh Gott. Oh Mann. Weißt, das Lustige ist auch, du hast jetzt so einen Haufen Aktivisten, die Oh in einem Scheißwald rumgammeln. Und jetzt mal ganz ehrlich, wie viele Jahre ist der Wald besetzt? Weißt du, von der Zeit her, die du bräuchtest, um ein Ingenieursstudium aufzunehmen und der Möglichkeit, dass du dann einfach irgendwo in der Umwelttechnik versuchst, tatsächliche praktische Lösungen zu erfinden und sozusagen einem merkwürdigen, symbolischen, politischen Widerstand, so von der Tragweite her, wäre das Erstere tatsächlich etwas, was die Fähigkeit hätte, die Welt zu verändern. Und das Zweite ist etwas, was allen einfach nur auf die Nerven geht. Also, speziell beim Hambacher Wald kann ich mich da an eine Sache erinnern, die in Stuttgart passiert ist. Da hat man ein Jugendhaus, wollte man abreißen und wollte ein neues hinbauen. Und dann haben irgendwelche Leuten aus der linken Szene das Haus besetzt und haben Widerstand geleistet und das Haus ist noch nicht kaputt und man soll es nicht neu bauen und tralala. Und am Ende hat man dann sogar mit Spezialeinheiten der Polizei das Haus geräumt. Und dann ging es rum, ja, wir haben psychologische Probleme, es war verstörend, rausgetragen zu werden von kompletten Polizisten, die halt in Kampfmontur waren und tralala. Und im Ende fängt jedes Mal, wenn ich jetzt an einem Jugendhaus vorbeikomme, denke ich mir, das Alte sah scheiße und versüfft aus und das Neue ist halt neu und es ist das Jugendhaus dasselbe wie vorher, also von der Institution her. Und aber man hatte wichtigen, guten, tollen Widerstand geleistet. Ich mir denke, good job. Also ich sag mal, wenn ich mir das so angucke, sehen die ja jetzt auch aus, als wären die in Kampfmontur und mit Waffen. Der unten hat eine Axt, ne? Die haben Gasmasken auf und der Typ da in der Mitte scheint einen merkwürdigen Fetisch zu haben mit der schwarzen Schirmkappe der militärischen. Wir fragen am besten nicht weiter nach im Hambacher Forst. Ja, dass die militant sind, ist ja eigentlich klar. Die hatten ja letztens doch, hatten sie doch so Tunnel da gefunden. Ja, so Vietcong-Style, Waffenbunker und Verbindungsgänge. No. Und gestern haben sie wohl ihre, jahrelang, aber wochenlang gesammelte Scheiße über den Polizisten ausgegossen am Freitag. Wie meinst du das? Ja, die haben doch da diese Baumhäuser, die geräumt werden sollen im Hambacher Forst. Und die haben wohl in ihre Biotoiletten geschissen und das aufbewahrt und das dann, als die Polizisten zum Räumen kamen, den über den Kopf gekippt, weil ja die Polizisten schuld sind, dass der Hambacher Forst abgeholzt wird. Ne? Naja, ich meine, das ist schon ein bisschen doof, ne? So eigentlich Braunkohle ist, glaube ich, nicht mehr so richtig wichtig oder so. Ich glaube, da sind doch. Wir uns alle einig, dass das so Nein, ist. Braunkohle, wichtigstes Energieträgermittelgeschäft-Ding hier, mehr Braunkohle, absolut dafür. Bitte alle Atomkraftwerke abschalten und dafür Braunkohle verwenden. Wichtig und richtig. Weil Merkel Politik macht, die visionell Ideen hat und vorwärts gedacht ist und nicht irgendwie sehr merkwürdig degeneriert erscheint. Also so. Da ist mein Verständnis da schon ein bisschen gegeben, sagen wir mal. Ja, meins auch. Aber trotzdem. Das ist ja auch der Grimmwald oder so, ne? Der Wald der Grimms Märchen oder so. 1000 Jahre alte Eichen und so. Angeblich. Ja, der Deutsche, der war schon immer mit tausendjähriger Geschichte zu König. Ja, und kaum sind 1000 Jahre rum, erinnert sich auch schon keiner mehr, wie wir am nächsten Artikel sehen können. Ja. Im Kampf gegen rechts braucht die SPD auch die Antifa. Da schreibt die Frau Angela Marquardt darüber, dass man natürlich gewaltfrei alles haben möchte und dass aber die Antifa aus irgendwelchen Gründen ganz arg wichtig ist, gerade jetzt auch im Kampf von der SPD gegen die Nazis, die rumlaufen. Und es ist einfach so, ja, ich weiß nicht, eine Partei, die einen Schlägertrupp alimentiert, mit rhetorischen Mitteln den Rücken schönredet. Das ist klasse, so. Die ganze Zeit schreit man davon, dass man verroht und tralala und hin und her in den Medien und dann hat man hier so eine Scheiße und dann gibt es keinen heftigen Shitstorm. Wofür brauchen Sie die Antifa? Um eine Lautstärke zu entwickeln oder was? Genau. Ja, ich verstehe nicht so ganz. Also. Besorgt sich dann jede verschiedene Partei, besorgt die sich jeder so einen militanten Arm dann, oder was? Und dann machen die so Festspiele in Berlin zum 1. Mai oder in Hamburg zum Schanzengeburtstag oder so. Da will ich aber auch klassisch liberale Todesschwadronen haben. Aha. So. Da will ich aber auch, weißt du? Also. Nein, es ist halt einfach irgendwie, aber das Ding ist, die Angela Marquardt, die ist ja, das hat wir ja gestern auch schon erwähnt, die ist jetzt irgendwie in der SPD jetzt auch nicht irgendwie so ein kleines Licht oder eine kleine Leuchte. Also Geschäftsführerin des Arbeitskreises Denkfabrik der SPD. Ja, steht da drunter, die SPD ist auf breite Bündnisse angewiesen. Das kann ja sein, aber die Antifa ist doch keine breite, große Gruppe oder so, oder? Ja, die Antifa ist schon ab und zu ganz schön breit. Ja, eben, ne? Aber sonst noch nix. Aber Angela, und dann fängt der Nachname auch noch mit einem M an. Da war bei mir eigentlich von Anfang an die Luft raus aus der Nummer, muss ich sagen. Ja, ich bin da vorgeschädigt. Angelika. Ja, aber wir wenden uns jetzt wieder den wichtigen Sachen zu. Das ist ja geil. Die Linke fordert kostenloses Frühstück für Kinder in den Hamburger Kita und für die Grundschulkinder. Und es ist irgendwie so, ich wünsche keinem Kind, dass es in die Schule geht und kein ordentliches Frühstück gehabt hat, aber irgendwie als normal funktionierend das Elternteil komme ich mir da ein bisschen kindlich behandelt vor, so als ob ich es nicht hinbekommen würde, mich um mein eigenes Balg zu kümmern. So, also brauchen wir jetzt kostenloses Frühstück. Wie man das umsetzen will, ohne Geld auszugeben, ist eine gute Frage. Wir haben eh schon eine hohe Staatsquote, einen Nee, hohen das ist nicht. Steuersatz, Das soll wie für man die das. Kinder kostenlos sein, nicht für den Staat, glaube ich nicht. Ja, aber im Artikel schreiben sie, dass das kostenneutral gehen soll, wo man irgendwo anders was wegstreicht. Und dann denke ich mir halt so, ja, und von Kosten her, das hygienisch nach Hygienestandards zu machen, das ist alles nicht so einfach. Also, und dann haben sie noch salopp gesagt, das wäre ja auch wichtig pädagogisch. Wo kommen eigentlich die Eier her? Wo kommt eigentlich die Milch her? Die kommen nämlich nicht vom Lidl, sondern vom Huhn oder von der Kuh. Das wissen nämlich viele Kinder gar nicht. Ja, Millionen von Kindern wissen nicht, dass Eier nicht im Lidl gelegt werden. Nee, das ist Quatsch, aber ich habe ja mal ein bisschen an der Schule gearbeitet und das war schon ein bisschen auffällig, dass einige Kinder nie vernünftiges Frühstück bei hatten. Also, dass man da irgendwie denen was anbietet, so neutral, das finde ich jetzt privat nicht so, finde ich nicht also ganz so schlimm, aber also, es ist auch so eine Art, irgendwie den Leuten dann das aus der Hand zu nehmen, ihre Verantwortung, ne? Das ist so ein bisschen typisch, dass man die dann auflaufen lässt und dann lernen sie eben draus oder so. Und mit den Kindern ist vielleicht noch was anderes, aber die SPD hat ja immer so eine Mentalität, dass sie den Leuten da so zwangshilft, ne? Das Ding ist ja auch mit der Zwangshilfe. Die Frage ist doch die, wenn jetzt ein Kind einen verwahrlosten Eindruck macht und ohne Essen in der Schule auftaucht, wäre das dann nicht vielleicht sinnvoll, dass sich eventuell das Jugendamt mal bei denen meldet, um einfach mal zu Hause einen Besuch macht und sich das anguckt und Ja, oder vielleicht, stell dir das anders vor, weißt kriegen jedes Mal nur Scheiße dabei. Oder irgendwie, ich hatte zum Beispiel ein Mädchen, die hatte jeden Tag nur so ein Yakult dabei. Das ist so viel wie ein Glas Sekt voll oder so. Und das ist dann ein Joghurt. Dann soll die ganze Vormittag mit auskommen. Die kriegt ja mit, die kriegt ja Frühstück mit, ne? Mehr will sie ja auch nicht. Ich habe mich in der Grundschule jahrelang mit meiner Mutter gestritten, dass ich kein Pausenbrot Kein mitnehmen wollte. Wurstbrot. Ja, und alle meinten, es ist total wichtig, dass du isst. Und ich meinte, ich habe keinen Bock. So, Ja. ich weiß nicht. Aber ja, es ist wichtig, dass wir alles paternalisieren. Die Das ist Kinder kriegen so. einen schwarzen Kaffee und einen harten Keks und dann muss das gut sein. Wir hatten doch auch Ja. nicht mehr. Ja. Wirklich, also diese verweichlichte Jugend. Einige Vielleicht Jugendliche haben sich vorns. dann von der Schule erzählt, wie viel sie gerade gesoffen haben. Das war auch knapp, ey. Ja, Waldorfschule. Kinder bekamen einen Schulverweis wegen rechter Mutter. Waldorfschule. Tanz doch mal den Adolf Hitler, Sören Ganz Malte. mal die rechte Mutter. Aber das Ding ist so, wenn da jetzt steht wegen rechter Mutter, was meinen die damit? Hat die dann gesagt, ich finde, dass es zwei Geschlechter gibt? Oder meinte sie, weiß nicht. Hat sie irgendwas tatsächlich Schlimmes gesagt oder ist es nur das Schlimme, was sich die linksgrün Versiffen ausdenken? Du bist ja so eine rechte Mutter, hat zu ihr einer gesagt, ne? Ja, der hat ja nur neben ihrem Kind gestanden oder was auf der falschen Seite. Nee, sie schreibt für die Zeitschrift Sezession. Ah, okay. Aber das dann die Mutter ist nämlich die Philosophin und neurechte Autorin Caroline Sommerfeld. Sie wurde bereits 2017 als Leiterin der Schulküche entlassen. Ich meine, das ist ja klar, dass ein Nazi nicht für die Kinder kochen kann. Da ja, müssen wir uns ja alle einig sein. Ne? Ja, ich versorge das ganze Karma da. Ne? Mhm. Begründet wurde der Schritt damit, dass Sommerfeld für die neurechte Sezession schreibt. Das kann auch echt nicht, kann auch echt nicht wahr sein, dass die da die Kinder in Haft nehmen für das, was die Mutter irgendwie in der Zeit. Was ist denn hier los? Und außerdem gab es bei Sezession einen Artikel, der Adorno gelobt hat. Keine Ahnung, Mann. Neurechte, Alter. Ja, und die Kinder waren wohl nicht so richtig begeistert auf der Schule, dass die Leute, dass ihre Freunde weg waren auf einmal. Und die, die Waldorfschule äußert sich nicht. Das ist ja auch eine gute Taktik, würde ich sagen. Intolerant und diskursverweigend. Super. So kennt man sie. Die Neue Linke. Also viel Spaß, ne, wenn ihr eure Kinder auf die Waldorfschule schickt. Ich hab neulich den Twitter-Account von der Tochter von Saddam Hussein gesehen. So, soll die jetzt auch von der Schule verwiesen werden, weil Papa blöd war. So. Ja, also, so, ja, sippenhaft, go for it. Ja. Tolerant, Leute. Zum Thema Waldorfschule am besten auch nochmal den Jochen Malmsheimer gucken. Er hatte da so einen sehr schönen Auftritt, wo es darum ging. Ich sag mal, Montessori ist um Längen besser. Mhm. Nee, wirklich. Wirklich. Ja, Hambacher Forst schon wieder praktisch. Wurde im Steiner, wurde noch seine Stein, dem Steiner von der Waldorfschule, dem wurde das auch nachgesagt, dass er irgendwie leicht rechts wäre oder sowas. Ja. Sorry, ja. Wir sind wieder am Hambacher Forst. Okay. Beziehungsweise ein paar Kilometer weiter. Ja. Wir haben hier also eine große Windkraftanlage, die da hinkommt. Und der Wald wird, also tausende Bäume müssen dafür gefällt werden, dass die Dinger da stehen können. Und jetzt kommt der Plot-Twist. Es sind gar keine Protestaktionen geplant. Es ist auch kein Baumhaus errichtet worden. Es wird auch keine Scheiße auf Polizisten geworfen. Ja. Ich habe das auch schon verschiedentlich gehört, dass gerade da, wo die Grünen die regieren, die Wälder für Windkraftanlagen kaputt gemacht werden. Also wir müssen Schneisen in die Wälder geschlagen werden, damit die da überhaupt durchkommen mit den großen LKWs. Und die Windkraftanlagen haben in der Regel so ein fettes Fundament, dass man da nie wieder so richtig rauskriegt oder so. So ähnlich wie die Nazis gebaut haben. Und das ist auf jeden Fall eine Schädigung der Umwelt, ja, auf jeden Fall, jo. Du meinst, die Windkraftanlagen sind vielleicht in Wirklichkeit rechts, oder was? Wenn die Nazis die schon gebaut haben? Ja, aber wenn ich sowas lese, denke ich mir halt auch immer, ja, der Mensch muss halt schon auch irgendwie existieren, wirklich im Einklang mit der Natur leben geht, nicht weil du immer was kaputt machst, dadurch, dass du leben möchtest. Also, ja, genau. Das ist einerseits wahrscheinlich richtig, aber ich meine, man soll ja versuchen, den Fußabdruck klein zu halten oder so. Und mit so einer Windkraftanlage klappt das gar nicht so richtig gut, weil die auch nur so bedingt effizient sind. Aber Windkraft ist doch immer noch besser wie Solar. Ja, schon, aber natürlich nicht effizienter als Atom oder sowas. Nur, ich habe auch nochmal drüber nachgedacht, ich hatte auch mal die Idee mit meinem Vater zusammen, ob man nicht die Windräder vielleicht irgendwie hochkant machen sollte oder so, also aufrecht, ne, stehend. Aufrecht stehend? Ja, so, wie soll ich das sagen, wie so ein Klicker auf dem Boot oder so. Also dass der nicht senkrecht, sondern waagerecht eben dreht. Und dann länglich ist. Und dann kannst du mehrere nebeneinander stellen und dann hebt sich das wieder gegenseitig auf, so ein bisschen. Und dann ist das eben doch im Einklang mit der Natur. Ne? Aber die sind halt nicht gebaut worden im großen Stil. Sind diese gebaut worden. Die typische alte. Wie viele Abfälle entstehen da eigentlich pro Jahr bei den Dingern? Ist da die Endlagerung schon geklärt, wo die das Solar hin tun oder das Wind, wenn es verbraucht ist? Hat man ja schon mal nicht drüber nachgedacht, als man einfach eine moderne Energieform irgendwie übernommen hat. Es gibt neue Beiträge auf der Startseite. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das von Price war oder von einem von euch hier, der Herr Seehofer. Das ist natürlich auch noch eingereicht. Das kann sein, dass von Price auch vielleicht war, aber die Migrantenverbände fordern Seehofers Rücktritt, weil er angeblich ja die Situation so anfeuern würde. Und im Prinzip geht es denen, so wie ich das gelesen habe, so ähnlich wie den Leuten bei uns. Die haben schließlich einfach, die haben schlicht und einfach Schiss, ne? Die haben Angst. Die haben Angst vor Rechten sozusagen, haben Angst aufs Maul zu kriegen. Genau wie bei uns die Leute irgendwie Angst haben, dass Frauen vergewaltigt werden oder Leute umgebracht oder sonst was. Motivation scheint dieselbe zu sein. Und haben sie jetzt, ja, ich meine, wenn die Migranten vom Ende fordern, dass der Seehofer zurücktritt, dann wird das wahrscheinlich nichts, aber so die von der Befindlichkeit her finde ich das ganz interessant, also dass die eben einfach Ausschiss haben. Ne? Was ist denn, wenn jetzt zum Beispiel irgendwie eine andere Gruppe was fordert? Passiert da auch nichts. Also wenn jetzt die, keine Ahnung, richtig, ja, die Opel-Fahrer sagen würden, wir brauchen jetzt für Opel irgendwie eine extra Spur auf der Autobahn, dann haben wir auch eine große Gruppe, die sagt, das hätten wir gerne, aber es passiert ja, das halt nicht. Das vielleicht nicht, aber wenn der ADAC kommt, ne? Dann vielleicht. Ja, aber was ist der ADAC? Also ich meine, es gibt ja keinen, ja, der ADAC ist noch größeren die Verband. Vertretung, oder? Wenn die zivilgesellschaftlichen Vertretungen kommen. Die Kirche. Annetta. Die Migrantenverbände sind im Prinzip auch sowas, aber na, die haben wahrscheinlich trotzdem keine Durchschlagskraft. Ja, das würde ich jetzt so nicht sagen. Also neue deutsche Medienmacher, neue deutsche Organisationen, okay, die das Vokabular von Journalisten verändern. Also als keinen Einfluss würde ich das jetzt nicht unbedingt bezeichnen wollen. Also. Ja. Aber überlebt der Horst die ganze Geschichte mit dem Maaßen oder kippt er noch vor der Bayernwahl? Ach, der lacht doch alles weg, oder nicht? Ja, ich denke, nach der Bayernwahl wird er aufs alten Teil gehen irgendwann, weil der da auch keinen Bock mehr drauf hat auf die Scheiße. Ich meine, wir haben ja gestern für alle, die es nicht gesehen haben, uns mal angeguckt, wie es um die Debattenkultur im Bundestag aussieht. Das war auch Spoiler, vital. Es sieht scheiße aus um die Debattenkultur im Bundestag. Ja. Aber wer gerne mal genauer hingucken möchte, kann das gerne tun. Wie gesagt, wie hieß das Ganze? Finanzielle Einzelfälle. Genau. Ja. Ja, hier haben wir was von dir, Abel. Heiderabad. Da ist mir da aufgefallen, dass ich mich manchmal mit Menschen umgebe, die keine Profis sind. Und zwar hatten wir doch sonntags die Meldung rumgegangen, dass nach einer Schlägerei jemand am Herzinfarkt gestorben ist. Und da hat die Zeit sich eine Überschrift, bei der Überschrift ist so formuliert, dass es einen kleinen Shitstorm ausgelöst hat. Und die Überschrift lautete: 22-Jähriger starb an Herzversagen nach dem Tod eines Deutschen nach einem Streit haben Rechtsradikale zu einer Kundgebung in Köthen aufgerufen. Der Tote starb laut Obduktionsbericht aber nicht gewaltsam. Und das haben sie dann später geändert zu: der Tote starb laut Obduktionsbericht an Herzversagen. Und was ich lustig fand, ist, dass ich auf Twitter Leute gesehen habe, die das schon abgefeiert haben, im Sinne von, ha, Outrage Porn, wir können jetzt richtig wütend sein. Wie ist es denn formuliert und was geht bei denen? Und im Endeffekt hat niemand sich dazu berufen gefühlt, das zu archivieren. Leute, archive.is, archive.org, wenn ihr irgendwo eine Meldung habt, irgendwas, archiviert es. Also, Mars. archiviert es. Also, weil es ist nutzlos. Die Meldung, die ihr bringt, die ihr weiterverbreitet, es ist nutz- und sinnlos, wenn ihr es nicht vorher archiviert, sorry. Also das muss irgendwie klar sein, dass man ein scheiß Archiv braucht. Also, wie war die Meldung vorher, was ihr gesagt? Warte. Also die Änderung, meinst du, dass man die speichern soll, ne? Wenn du eine Meldung hast, jag sie durch ein Archiv. Nichts von dem, worüber du dich aufregst, ist passiert, wenn du nachweisen kannst, dass es ein Archiv gibt, weil die Medien dauerhaft ihre Sachen verändern, wenn sie merken, dass es den Leuten nicht passt. Deswegen archiviert es. Ihr braucht digitale Fingerabdrücke von den Schmierereien, die die Journalisten anstellen. Ja, stimmt, ist mir auch schon aufgefallen. Die Umformulierung war, der Tote starb laut Obduktionsbericht, aber nicht gewaltsam. Und das haben sie geändert zu, der Tote starb laut Obduktionsbericht an Herzversagen. Einfach nur archive.org, archive.is. Ja. Also ich habe das beim Danisch gelesen, der hatte da wohl eine Kommunikation mit dem Arzt, den darüber aufgeklärt hat, was da wahrscheinlich passiert ist. Und zwar hatte der so eine Art Herzschrittmacher, aber es war kein Herzschrittmacher, sondern so eine Art Notdefibrillator heißen die, glaube ich. Und der ist wohl nicht angesprungen. Also, dass der, wenn er in Stresssituationen kommt, der junge Mann, dass er da gefährdet ist, das war wohl klar. Aber ja, auf das Gerät war wohl kein Verlass in dem Fall. Ich meine, das bringt natürlich die ganze Situation nicht so, also wie soll man sagen, es bereinigt die Situation nicht in der Form, als es jetzt nichts gewesen wäre oder so. Ja, aber die Todesursache ist dann das Gerät, meinte der Arzt jedenfalls vor allen Dingen. Studentin aus rechter Szene, eine Frage der Gesinnung. In Bremen studiert eine Frau auf Lehramt, deren Mutter eine prominente NPD-Politikerin ist und die selbst in der rechten Szene aktiv sein soll. Kommilitonen haben sie per Aushang geoutet. Darf man das? Die gute Frau hat einen, ja, weiß ich, völkischen Hintergrund. So sieht's zumindest nach dem Artikel aus. Hat sich in ihren Besuchen der Universität jedoch nie politisch in irgendeiner Richtung geäußert oder beteiligt. Da ist dann die Frage, ist das dann in Ordnung, wenn man die Person per Aushang schämen tut? Ich? Ja, also irgendwie nicht, weil also die politische Meinung oder Einstellung meiner Eltern ist doch eher unabhängig von meiner eigenen, oder? Ja, sie war auch bei einer Jugendorganisation, die Sturmvogel genannt ist, so ein Volkstanztreffen der NPD und so Sachen. Okay. Aber trotzdem, ich finde halt einfach so, wir haben Universitäten, wo Gender Studies als linksextreme Verschwörungstheorie so tun darf, als ob es eine Wissenschaft ist. Wir haben dazu kein rechtes Äquivalent. So, wenn du noch völkisch studieren könntest an der Uni, dann wäre es irgendwie gleich so vom politischen, ja, von der politischen Balance. Aktuell haben wir eine Verschiebung auf die linke Seite und dann haben die Linken hier ihre Deutungshoheit und wir hatten ja auch mal einen radikalen Erlass. Also auf dem wir jetzt auch nicht so unbedingt stolz sind in Deutschland. Und ich finde es halt irgendwie interessant, dass man aus der Furcht, dass dann später im Beruf die Frau eventuell was Falsches sagen könnte, was noch nicht passiert ist, was man ja aber unterstellt, dass das der Grund ist, warum man sie outen möchte. Und ich kann ja einfach nur den Kopf schütteln. Also ja, ich meine, wenn du verbeamtet wirst als Lehrer, dann musst du ja auch, glaube ich, ja, dich dem Staat oder so treu verhalten oder so, der Ausrichtung und so weiter. Aber wenn du nur angestellt bist als Lehrer, dann ist das ja egal, dann schwörst du ja nicht auf die Staatsbibel so ungefähr. Ja, aber also das ist doch offensichtlich ein junges Mädchen wahrscheinlich, also Anfang 20 oder so. Und wäre es nicht sinnvoller, der Frau irgendwie zu sagen, hey, wie bist du drauf und so, das ist anders als ich, aber hör mir mal zu, wenn ich was sage, ich höre dir zu, wenn du was sagst. Und vielleicht findet die ja Gefallen daran, freier zu leben oder freier zu denken oder wie irgendwas, aber halt hinzugehen und so einen Pranger zu machen, das finde ich eher billig. Wir wollen doch theoretisch in einer Liberaldemokratie keine Weltanschauung haben, die diskriminieren. Also wir wollen keine weltanschauliche Diskriminierung. Und da ist für mich so die Frage, so debattiert doch mit der guten Frau. Und wenn sie sich nicht dafür interessiert, dann lass es sein. Aber du kannst nicht vorauseilend irgendwem was Böses wollen, nur weil du meinst, dass da was im Busch ist. Das geht in anderen Staaten, das geht in China, das ging früher in Russland, aber das wollen wir hier eigentlich nicht, weil es so dem Grundprinzip von uns im Staat halt widerspricht. So. Also du widersetzt dich der Diversifizierung, ja? Du bist so ein ewig Gestriger, der mir erzählen will, dass es irgendwie zwei Seiten gibt, ja? Oh, ja. Abel, du bist so auf seiner Seite. Du bist so auf der falschen Seite der Geschichte. Deswegen bin ich auch jedes Mal für mehr freie Meinungsäußerung. Für kein Wort ist illegal, weil in der Debatte ist es auf jeden Fall interessant und dann können die ganzen verkappten Demokraten auch mal ihre Argumente schärfen und gucken, ob sie dann gegen irgendeinen Neurechtling sich dann auch behaupten können. So. Da kann man dann zeigen, dass liberale Grundwerte Stärke besitzen. Aber nee, man will halt schämen und die Leute ja isolieren und während sie studieren angreifen. Das ist genauso diese Kacke mit Leute aus dem Job rausmobben. Ob das ein Linksextremer oder ein Rechtsextremer ist, seid doch einfach froh, dass sie arbeiten gehen und einen Beitrag zur Gesellschaft leisten. Wenn die den ganzen Tag rumhocken, nichts zu scheißen haben, dann versüffen sie noch viel mehr in ihrer Ideologie, wie wenn sie arbeiten gehen. Aber nee, so weit kann man ja nicht denken. Weil Hashtag, wir sind die Guten und wir wären alle im Widerstand gewesen. Ja. Dass du jetzt so emotional dein Plädoyer gehalten hast, ist eigentlich eine gute Überleitung. Weil emotional geht es jetzt auch weiter. Ui, ui, ui. Frau Cebli hat geweint. Ja. Aber nur, weil man sie angesprochen hat auf das Problem, oder? Also es ging ja zu schnell. Und gut, es gab auch Kritik oder so, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, es wurde halt über ihren Tweet gesprochen, den sie während dieser ganzen Chemnitz-Sache abgesondert hat, dass sie mehr Radikalität im Kampf gegen rechts möchte. Irgendwie einen dummen Kack-Tweet. Ja, so ein, ich meine, wie alt ist die Frau? Die ist 40, glaube ich. Mhm, ja. Benimmt sich wie ein kleines Mädchen im Endeffekt. Sagt, wir müssen alle mal irgendwie den Bösen aufs Maul hauen. Und wenn dann die Leute sagen, ja, aber das ist nicht so eine gute Taktik, dann wird geheult. Ist noch so ein Punkt, warum ich die heutige Politik, eigentlich das wichtigste Adjektiv zur Beschreibung der heutigen Situation in der Politik ist unwürdig. Einfach unwürdig ihrem Amt, dem Job, ihrem Souverän unwürdig. Man muss auch Kritik aushalten können oder so, ne? Ich meine, es waren jetzt nämlich zwei oder drei tatsächlich, die da irgendwie auf ihr rumgehackt haben, deswegen, aber und plären irgendwie. Ja gut, dann lassen sie sie in Ruhe, ne? Ist eine Frauentaktik eben. Emotionale Erpressung. Machst den Mund auf, kriegst ja Gegenwind und dann sagst du, oh nein, bitte nicht, Hilfe, zu Hilfe. Weil so eine Fehler, den die Petri gemacht hat, die hätte auch vielleicht heulen sollen oder so rausgehen. Ja. Sonst die Pressekonferenz verlassen hat. Ich halte das nicht mehr aus mit diesem Vorstand. Die sind alle so gemein. Der Gauland und so. Ne? Das hätte vielleicht besser funktioniert. Ja, aber dann hätten sie halt anders reagiert. Nicht mitfühlend oder so, sondern hämisch. Es ist aber schon auch lustig. Opportun genug sein, um in die SPD reinzugehen. Dann aber dort nach mehr Radikalität schreien, was in der Linken vorhanden wäre, aber dort geht man nicht hin, weil es halt eher so die Partei ist, die mit Neidpolitik arbeitet. Ich verstehe die SPD auch nicht mehr. Also, das ist schon gut. Ich verstehe sie auch nicht mehr. Die Susanne Cebli. Cebli. Das Cebli. Ne, ja. Das ist aus der Schweiz, oder? Keine Ahnung. Ne, ist aus Palästina angeblich. Aus Palästina? Das ist doch gar kein Land. Das ist eine Palästinenserin. Das ist eine Identität, die es vor 1928 noch nicht gab. Volksgruppe oder so. Mit Vererbungsstatus. Unser Zuschauer Oscar Wilde-Fan merkt an, dass das schon so ein bisschen Anita Sarkeesian-Look ist, was sie da trägt. Und das finde ich sehr gut beobachtet. Ja, das stimmt. Habt ihr übrigens mitgekriegt, dass Anita Sarkeesian die Woche getwittert hat, so nach dem Motto, wie kriegt man eine große Sammlung Konsolen- und PC-Spiele los? Ah, geil. Ja, und dann hat Mombot hat es mal wieder rausgefunden und hat den Tweet dann weiterverbreitet und dann hat aber gleich unten drunter jemand gefragt, ja, wie sieht es denn so aus, wie groß ist sie denn? Und dann hat sie genau dieses Foto, was man von ihr kennt, mit diesem Wall aus Computerspielen und sie sitzt schon da und grinst. Als Paket gekauft, den ganzen Scheiß wahrscheinlich. Ja, aber da sieht man halt auch mal, wie weit ihre Liebe für Computerspiele geht, ne? Da wird der ganze Scheiß lieber verkloppt, als wenn sie nicht sowieso schon irgendwie genug Geld hätte, um sich zu stopfen damit. Ach, ist ein Mieterchen. Ja, das weiß ich auch nicht. Also die hat ja immer viel rausgehauen auch, ne? Irgendwie in dem einen Jahr hat es doch eben eine halbe Mio verdient und war dann am Ende des Jahres trotzdem wieder mit Crowdfunding zugange. Man kann ja immer noch mehr Geld gebrauchen, das kennst du ja immer. Ja, ist wie mit Videospielen. Weißt du, ist, als ob, wenn du 100 hast, du sagst, ich will jetzt keins mehr. Weißt du? 100? Oh je. Die Wahrheit über Weißt den du, ja, das habe ich Drogen. nochmal reingebracht, fand ich ganz interessant. Welt Plus, sowas reichst du ein, hinter der Paywall. Oh, sorry. Konnte das noch Boah. vorlesen lassen. Warte, du hast ein Welt Plus-Abo oder was? Nee, habe ich Nein, nicht, keine Quatsch. Ahnung. Nein, Quatsch. Auf jeden Fall haben die Chefin rausgeschmissen. Da wurden irgendwie so eine Vorstandsvorsitzende oder so. Und die ist jetzt rausgeflogen und der Typ macht das dann weiter. Ja, und das war wohl irgendwie ein ziemlich bizarrer Ablauf und also von heute auf morgen. Also die Mitarbeiter sind in den Laden gekommen, haben eine E-Mail gekriegt, dass es eine wichtige Veranstaltung ist oder ein wichtiges Treffen. Und dann haben sie das dabei geklärt, die Frau rausgeschmissen, den neuen Chef eingesetzt, dann hat er eine Rede gehabt und dann konnte man weiterarbeiten, so ungefähr. Ganz komische Nummer irgendwie. Und die richtige Motivation war auch nicht zu erkennen, warum sie jetzt da unbedingt gehen musste. Keine Ahnung mehr. Was ich da in dem Ding ganz interessant finde, ist, wer aber heult, weil sie weg ist. Und das sind halt Ja. unsere besonderen Bekannten, zum Beispiel die Frau Stokowski. Achso. Die sagt, das kann gar nicht sein, das ist so eine tolle Frau, die hat so vielen aufstrebenden Frauen geholfen und ihnen eine Möglichkeit bei Rowohlt gegeben. War wie eine Freundin für uns alle. Ja, auf sowas geht die Welt ja nicht so gerne ein, ne? Obwohl bei der Welt geht es ja eigentlich noch. Ja, wie gesagt, also das scheint auch vielleicht eine politische Entscheidung gewesen zu sein. Ich meine, es könnte ja sein, wenn die halt für jede Lasersushi ein offenes Ohr hat und ihren Buchvertrag in die Hand drückt, das kostet ja auch irgendwann Geld, wenn den Mist keiner kauft. Ja. Get woke, go broke. So. Linksextremismus ist halt nicht so in bei Ja, den wie war das? Er Menschen. ist auch ein Autor, der irgendwie Bücher geschrieben hat, die wohl ganz gut angekommen sind. Und ja, jetzt ist er da eben im Vorstand. Als Chef oder so. Das, ja. Ja, gut, die Emma-Grete muss dann vielleicht auch mal einen anderen Job sich suchen oder so irgendwann. So ein Quatsch. Kann sie ja nicht erwarten, ewig durchzukommen. Na ja, komm, die Margarete hat gerade wieder ein neues Buch geschrieben. Und wenn sie nicht großes Pech hat, legt davon vielleicht auch wieder die Bundeszentrale für politische Bildung Werbeexemplare auf, die dann von ihren Fans gekauft werden können. Also. 120 Seiten groß gedruckt oder was? Ja, aber es wird auf jeden Fall wieder um Vaginen und Penisse gehen, nehme ich an. Wie immer bei der Frau Stokowski. Die Aber sind schon ein bisschen einer, also. sexuell fixiert oder so, ne? Fixiert auf Sexuelle sind sie schon irgendwie, ne? Jemand Ja, von Heise hat euch? uns Ah ja, berichtet. okay. Ja, Heise hat uns berichtet, was denn das EU-Parlament jetzt wirklich beschlossen hat. Ja, und ehrlich gesagt, ich habe mir das durchgelesen, gibt es eigentlich keine Unterschiede zu den Dingen, die wir befürchtet haben. Also Leistungsschutzrecht, Urheberrechtsverschärfung, Uploadfilter, so in der Art. Da wird zwar dauernd beteuert, dass das irgendwie alles gar nicht so schlimm ist, aber irgendwo ist es nicht zu sehen, dass es nicht schlimm wäre. Also da sind auch einige Leute bei, die sagen, das wird das Desaster fürs Internet und so weiter. Ne? Ja, es geht ja jetzt wohl nochmal in den Ausschuss oder sowas, das Gesetz, aber ja, die wollen es so beschließen. Ne? Also das ist prinzipiell völkisch und nationalistisch, wenn man irgendwas an der Politik der EU auszusetzen hat. Deswegen unter dem Sternbanner marschieren wir und bitte die EU nicht kritisieren, weil das bringt sonst den dritten Weltkrieg nach Europa. Ich kritisiere nicht die EU, ich kritisiere nur das Gesetzesvorhaben. Ne? Naja, das ist aber dasselbe. Also, die Zum werden sich schon anderen. nicht irren, weil die sind so ähnlich wie der Papst. Deswegen dürfen die auch über den ganzen Kontinent entscheiden, weil sonst hätten sie ja nicht die Macht bekommen, die sie haben. Ich weiß gar nicht, also so mit richtige Urheberrechtsverletzungen, gibt das überhaupt noch so, dass irgendwelche Leute was im Torrent runterladen? Ja, klar, wird es das noch geben, aber es ist doch eigentlich alles so wenig geworden. Dass man da eben auf jeden Fall dafür bräuchte man kein Gesetz. Aber es geht auch nicht um sowas, es geht eher um Streaming-Plattformen, YouTube und so weiter. Die sollen auch dann eben alle nach YouTube-Vorbild so ein System einführen. Ne? Ja, und das wird scheiße und furchtbar werden, weil das System jetzt bei YouTube auch schon ziemlich kacke ist, aber. Hintergrund ist auch eine bessere Entlohnung für die Künstler, dass irgendwie, was weiß ich, so eine VG-Wortzählung oder sowas überall eingebaut wird. Nehme ich mal an. Zählpixel oder wie es heißt. Ja, aber in meinen Augen hüllt es die Meinungsfreiheit einfach nur weiter aus. Also, ja, das ist ein Fürchten. Ich glaube, die Zuhörer, die mich schon länger kennen, die können sich vorstellen, wie ich rumschrei. Also. Gut, aber, Marxismus. Ja. Nee, in dem Fall vielleicht gar nicht so viel Kulturmarxismus. Die tun zwar innerhalb der Medien oftmals die Motive und Narrative liefern, allerdings hast du dann halt auch Konservative und SPDler, die für so eine Kacke stimmen. Also wenn du dir Abstimmungsmuster. Ja, genau. Das stimmt ja am Ende auch noch. Das anschaust. Aber die Frage ist halt auch, wie viele von denen stimmen für etwas ab, weil sie irgendwelche hysterischen Berichte gelesen haben. Das weißt du am Ende auch nicht. Also ja, manchmal stand ja auch irgendwie, dass sie innerhalb von, keine Ahnung, 2 Minuten das, glaube ich, entscheiden mussten, weil sie 200 Entscheidungen am Tag hatten oder sowas. Ja, spitze, ne? Finde ich gut. Ja. Ja, aber man darf auch nicht vergessen, dass dafür eine Zweidrittelmehrheit, glaube ich, nötig war, ne? Also. Okay. Mhm. Das und das Benehmen von dem Herrn Voss, das darf man auch nicht unerwähnt lassen. Voss heißt der, glaube ich, ne? Der dann nach der Abstimmung gibt es ja jetzt inzwischen dieses Meme, wo er da beide Daumen hoch und die Zunge raus und sich den Arsch abfreut, weil wie hat jemand geschrieben, er freut sich schon auf den Präsentkorb von Disney, ja. Also der, ich weiß, was reitet einen Menschen bei so einer Abstimmung? Wo eigentlich jeder genau wissen kann, dass es einen Haufen Leute gibt, die das überhaupt nicht gut finden. Sich der hat das doch wohl auch eingebracht, oder was? Ist das der Lobbyvertreter von der Filmwirtschaft, oder was dann? Haben die den im Sack, oder so vielleicht? Also, wie er sich gefreut hat, hat man doch schon den Eindruck, dass da Geld geflossen ist, oder? Oh, der Job ist sicher nach dem Europaparlament. Oder so. Also wenn Disney tatsächlich die Finger im Spiel hatte, dann hatte ja Adorno vielleicht gar nicht so Unrecht, als er meinte, dass Disney der gefährlichste amerikanische Mann ist, den es gibt. Ja klar. Disney, naja gut, jetzt nach der Star Wars Geschichte und nach dem Kauf von 20th Century Fox wird es nicht mehr lang dauern, bis es vielleicht dann eher noch einen Konzern für Unterhaltung gibt. Wenn die noch ein paar Archive dazu kaufen und wer will sich ihnen dann in den Weg stellen? Rupert Murdoch Sky TV. Genau. Läuft. Ach, ja, ist das, ne? And the Günther Oettinger was auch of the Meinung that a link text must be sehr. Ja? Ich glaube, link text und Mavis haben sie ein bisschen war nicht so im Vordergrund hier. Also linke Text. Oh ja, einen linken Text. Das wäre ja eigentlich mal viel besser als eine Link-Text. Dass die vielleicht. Das wäre doch der Hammer. Alle, die irgendwie links von der Mitte wären. Ja, das ist aber unter Leistungsschutzrichter laufen, ne? Also Leistungsschutzrecht für Verlage. So, wie es in Deutschland ja auch schon nicht geklappt hat. Ja, und irgendwo habe ich gelesen, es hätte auch schon mal einen Präzedenzfall gegeben. Spanien hätte das wohl auch schon mal versucht und daraufhin hat Google einfach die Google News Server in Spanien geblockt. Mhm. Also, genau. Wird sicher lustig. Ja, ja. Die Gesellschaft für Freiheitsrechte. Okay. Kritisiert das Verbot von Indymedia. Haben wir jetzt was getroffen, was vom Preis kam wahrscheinlich, ja? Ich glaube. Dann schauen wir mal weiter. Das kommt von dir, Abel, glaube ich. Ja, scroll mal runter, da ist ein tolles Bild in dem Artikel. Da müssen wir uns angucken. Jeder sollte wissen, dass die Sommerferien deshalb so lang sind, weil man früher die Hilfe von den Kindern auf dem Feld gebraucht hat. Ha, hier ist die Grafik, wie viel Zeit wir noch im Haushalt verbringen. Nee, und die Sommerferien sind deshalb so lang, weil man früher noch stark auf die Hilfe der Kinder auf dem Feld angewiesen war. Und desto mehr technischen Fortschritt die Gesellschaft vorweisen konnte, wie zum Beispiel ein Traktor eben, den man kaufen konnte, desto höher war die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind eben nicht mehr im Haushalt mithilft, sondern die Schule besuchen kann. Für die Jungs war es andere Arbeit wie für die Mädels. Für die Mädels war es eher im Haushalt und für die Jungs war es eher in der Feldarbeit. Und hier sehen wir in diesem Bild, wie die Hausarbeit an sich an Zeitintensität verloren hat in den letzten Jahren. Also es ist seit einiger Zeit nicht mehr ganz so viel, was wegfällt, aber es wird immer noch stetig etwas weniger. Und als ich die Grafik gesehen habe, dachte ich mir so im ersten Moment, Hausarbeit ist nicht mehr so viel vorhanden. Kinder werden nicht mehr so häufig geboren. Was macht die moderne Frau eigentlich den ganzen Tag? Das Gender Pay Gap wird nicht geschlossen. Es gibt keine Kinder und es gibt keine Hausarbeit mehr. Nein, das ist böse dahergesagt, aber ich... Ja, die Entwicklung ist doch so, dass die Frauen auch arbeiten gegangen sind, weil sie zu Hause nichts mehr zu tun hatten und sich gelangweilt haben teilweise auch. Klar. Das Ding mit Frauen durften nicht arbeiten außerhalb des Hauses. Die unteren Bevölkerungsschichten in der Vergangenheit, die konnten sich das nicht leisten, dass die Frau zu Hause bleibt. Das ist auch so ein Armenmärchen, was irgendwie der Feminismus halt so... Ja, wenn sie sich das nicht leisten können, dass sie zu Hause bleibt, dann bleibt sie halt im Ferienhaus, Ebel. Ja. Nein, aber es ist, essen, ja. Feminismus war ja so ein Mittelklasse-Ding, so obere Mittelklasse, untere Oberschicht. So. Und dort wollten halt die Frauen bestimmte Berufe, die halt eher bei Männern halt ja für Männer reserviert waren, weil es halt auch gewisse Vorbehalte gab. Kannst aber halt auch in der Zeit, wo du auch noch keine Verhütung hattest, wenn du oft schwanger wirst, also ich weiß nicht, mit Schwangerschaft und Studium und dann arbeiten in der Zeit, weil der überwiegende Anteil der Bevölkerung regelmäßig hungert, ist halt irgendwie, da ist ein Haufen ökonomischer Druck, so, dass das halt nicht stattfindet, dass es dir erlaubt sei, in die Universität zu gehen, was es nicht richtig macht, aber es ist halt, einfach historisch blind, einfach nur zu sagen, das war ungerecht, wenn man den Tagesablauf der verschiedenen Bevölkerungsschichten aus der Zeit einfach nicht kennt. Also, egal, ob das verboten ist oder nicht, wenn du zu Hause eine Frau hast, die gerne arbeiten gehen möchte, wie willst du das verbieten? Ja, dann hast du die Hölle zu Hause. Was soll denn dieser Schwachsinn? Das kann doch sowieso nicht funktionieren. Ja. Also da reden die sich eh so Dinge ein, die sind völlig von Gute Böse oder so, wie heißt das? Jenseits von Gute Böse. Aber ja, auf jeden Fall hübsche Grafik, da habt ihr es. Ja. Schöne Argumentationshilfe. Und die Schwusche. Avoid a Master Slave Terms. Es ist wichtig, dass man in der Programmierung nicht mehr Master Prozess sagt, sondern Parent Process. Weil ansonsten können manche ethnische Gruppen nicht in der Lage sein, eine Programmiersprache zu erlernen. Zumindest denken das die sozialen Gerechtigkeitskrieger und die Antirassisten, dass wenn man Master-Slave in der Programmierung sagt, dass dann die Welt untergeht für manche Menschen. Ja, aber das ist ja normalerweise war das ja immer so ein bisschen Fringe. Und es war eher so, dass das so, was weiß ich, bei Open-Source-Kram oder so. Und das hier ist die Programmiersprache Python, die offiziell sozusagen, also die Python, da steht ja wahrscheinlich auch ein Konsortium oder ein Komitee dahinter und die empfehlen jetzt Master und Slave da rauszunehmen. Da krieg ich Kopfweh von so einem Mist, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das hat doch wirklich mit der Realität wenig zu tun. Alles für die Affen, alles für den Stream. Guten Abend. Guten Abendpreis. Und dann können wir ja nochmal ein Stück zurückgehen, weil da war ja, glaube ich, der erste Artikel von dir, wenn ich mich nicht irre, gerade eben, das hier. Oder, nö. Dann war das von Chris vielleicht. Super, läuft. Aber danke fürs Warten. YouTube will Verschwörungstheoretiker unsichtbar machen. Das hört sich alles, nach einem Zaubertrick an, ganz ehrlich. So. Pokus Verschwindibus oder so. Alles, was in diesem Artikel drinsteht, haben wir schon besprochen, als es tatsächlich Nachrichten waren. Aber ich fand es ganz interessant, dass in dem Artikel nichts Neues drinsteht und dass in Deutschland die News halt jetzt ankommen und aber alles halt schon besprochen worden ist bei den Affen. Ich finde es krass. Also. Und es geht halt darum, ja, Alex Jones das will man raushaben und man will jetzt authoritative News haben, also gewisse News-Organisationen halt boosten, damit die deutlich sichtbarer werden. Und die Newsorganisation, die man sich rausgepickt hat, die hatte so einen leichten Linksdrall, so ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Und ja, die wollen das professionalisieren, ne? Das war zu erwarten. Klar. Ich finde es auch interessant, dass man innerhalb von dem Artikel sich dazu auch nicht irgendwie äußert. So, ist vielleicht nicht so gut, wenn ein Tech-Gigant anfängt, Leute zu zensieren. Wie Journalismus ohne Haltung? Ja, also. Aber auf sowas kommt man gar nicht. So. Ich finde es total interessant. Also. Aber Abel, da würde doch lauter Falschdenk reinkommen in die Sachen, wenn du das nicht kontrollierst. Das Ding ist, Dummheit kann man nicht verbieten. So. Du doch. Kannst einen Haufen Publikationen für dumm halten, aber du kannst Dummheit nicht verbieten. So. Und genauso ist es mit der Meinungsfreiheit. Alles raus, lass mal ruhig drüber sprechen. Egal wie verquer deine dämliche Theorie ist, hau raus. Weißt du? Das ist am Ende besser, wie wenn du das für dich behältst. Hashtag flache Erde. Gesellschaft für den Mars. Ich will nicht unbedingt Alex Jones verteidigen, aber wenn man sich halt mal detailmäßig anguckt, was dem tatsächlich vorgeworfen wird, ja, man könnte dem so viel vorwerfen, aber das, was ihm vorgeworfen wird, ist halt auch sehr konstruiert teilweise, muss man wirklich sagen. Ja, ja, das Ding ist ja auch, dass man ihm vorgeworfen hat, dass in seinem Code of Conduct ähnliche Kacke steht zum Thema Meinungsäußerung einschränken. Das Interessante ist, dass in den USA es Druck gibt über die Arbeitnehmerschutzgesetze, solche Code of Conducts einzuführen. Und das ist ein jahrzehntelanger Streit ist, der auch hier und dort vom Verfassungsgericht ausgetragen wird. Und dass die Firmen dazu verpflichtet sind, solche Klauseln aufzunehmen. Und im deutschsprachigen Raum kann man das noch vergeben, aber im englischsprachigen Raum ihm etwas vorzuwerfen, was er machen muss, um mit Arbeitsgesetzen konform zu sein und ihm das dann vorzuhalten, ist 1A gut recherchiert. Also. Ja, es gibt genug Sachen, wo ich denke mal, dass der noch nicht irgendeine FDA bekommen hat, weil es ein Praktikerkauf zum Beispiel. Ja, oder Jugendgesetz oder was, aber was teilweise argumentiert wird, der unbedingt jetzt weg muss, ist halt. Price? Domo arigato, Mr. Roboto? Ja, Domo arigato, Windows Updato. Ja, Domo arigato, Windows Updato aus Macho. Ja, mach wie geht denn? Geht nicht, ne? Die fahren dir dann einfach gnadenlos runter, egal was du gerade machst, ne? Hatte ich bisher noch so nicht, aber ich hatte auch schon Downloads an Stellen, wo ich es ja nicht habe. Windows, aber ich habe das gehört, dass das bei Gronkh passiert wäre. Mit einem Spiel wird der irgendwie ein Update gekriegt und dann wird der Rechner einfach runter. Mit einem Stream, mit einem Spiel. Voll geil. Dies ist ein interessanter Artikel darüber, wie Zensur mittlerweile nicht mehr vom, also es geht schon in manchen Staaten noch vom Staat aus, aber im Westen haben wir mittlerweile ein Klima der Zensur. Und es ist ganz interessant hier, wird an einem Fall von einem Verlag, der staatlich bezuschusst ist, wird halt aufgezeigt, dass bei einer Veröffentlichung als Gegenwind gab sozusagen von einer Literatenklique und wie man sich das denn erdreiste, etwas über die First Nation Bürger zu schreiben, also über die Ureingeborenen in Kanada. Und der Artikel geht ganz gut darauf ein, wie halt sozusagen zurzeit Zensur ausgeübt wird an allen Ecken und Enden. Und es aber eine andere Form der Zensur ist, nicht klassisch wie früher, dass es halt vom Staat kommt, sondern dass halt Aktivisten dich halt aus Publikationen ausschließen. Und ist ganz interessant. Also ist auf jeden Fall lesenswert. Hm. Ja, diese Allianz von politischen korrekten Menschen und staatlicher Macht ist schon irgendwie ein bisschen unheilig oder so, ne? Dass da viele Leute eben sozusagen so auf Staatslinie gehen, weil der Staat jetzt irgendwie auch irgendwie halb links agiert oder so und sie das gut finden. Da kommt eher nichts Positives bei raus, würde ich sagen. Ja. Twitter gibt zu, dass sie einen Shadow-Banning-Bug gehabt haben, weil er 600.000 Accounts betroffen hat und man entschuldigt sich dafür und will einen Rapport veröffentlichen, wo man sich um Transparency bemüht. Und ja, good job, Twitter. Die erzählen wirklich und wahrhaftig immer noch, das sei ein Bug gewesen? Mhm. In ihrem QFD oder was? Mhm. Wir wollten mit QFD ganz Tolles machen und... Diesmal war es Autocomplete in der Suche. Also... Gott. In meinen Augen ist das, was Twitter macht, eher halt so, dass man durchaus das Overton-Window ein bisschen verschieben möchte. Dass man die Methoden, die man aber einsetzt, eher wie Bugs aussehen lässt, damit die Leute halt nicht so genau nachgucken und überlegen, was passiert. Das ist das, was in meinen Augen passiert, weil die Benutzung von Twitter hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Also einfach so von der Dynamik her. So. Ich hatte früher mit wesentlich weniger Followern viel mehr Engagement, wie ich heute mit wesentlich mehr Followern habe, wo ich mir einfach so denke, ja, Leute, Alter, ich keine Ahnung, vielleicht schreibe ich ja wirklich Dünneres heutzutage wie früher, aber ich glaube, dass es eher andersrum ist, dass ich früher Dünneres geschrieben habe und das ist einfach so subjektiv von der Benutzung her wird die Plattform immer gammeliger. Mit Facebook war es genauso, da hattest du am Anfang noch so den Feed, der so irgendwie dann noch das abgezeichnet hat, woran die Leute in deinem Umfeld, in deinem Freundeskreis interessiert waren. Das war der Grund, warum ich mich bei Twitter angemeldet habe, aber wenn die das noch weiter tweaken, es wird einfach eklig. Ich folge irgendwelchen Leuten, von denen will ich die News haben und nicht irgendwie da noch dran rumtweaken, weil mein Algorithmus mir vorkauen soll, was mich zu interessieren hat. Algorithmic Fairness finde ich auch ein sehr, sehr, sehr lustiges Wort in dem Zusammenhang, das sich der Jack da ausgedacht hat. Der Laden ist doch von einer Weile von so einem Araber genommen worden, oder nicht? Hat sich das nicht auch ausgewirkt? Entsprechend? Mit den Löschungen und so? Das weiß jemand. Wird einfach in jedem zweiten Satz wird ein Praise be upon him eingestreut oder so. Ja. Hier geht es um einen Rapport vom Niemann Lab, also um einen Artikel über einen Rapport, über ein UN-Handbuch, wo man sich mit Fake News auseinandersetzt und ich wollte es euch auf jeden Fall nicht vorenthalten. Ich habe mir das definitiv vorgenommen, das zu lesen, weil ich Fake News immer noch für einen richtig üblen Propagandabegriff halte. So Fake News oder wie ich lernte, die Bombe zu lieben, so in etwa. Und das Niemann Lab hat natürlich auch sein Geschmäckle, sage ich jetzt mal, fahren. Aber es war ein ganz guter Überblick darüber, was denn in diesem Rapport drin steht. Deswegen dachte ich mir, haue ich das mal raus und hoffe, dass mir ein aufmerksamer Zuhörer in die Kommentarspalte schreibt, dass er den Report bereits gelesen hat und dass auf Seite 97 kulturmarxistische Umtriebe stehen. Eine Desinformationskrise, die von der UN ein Eingreifen verlangt. Echt? Ja. Hab ich jetzt so gar nicht mitgekriegt, ganz ehrlich. Fake News is an old story fueled by new technology. Durch was ist die UN da legitimiert? Die haben da ein schönes Hochhaus in New York. Mhm. Seven ways to make sense of the disinformation crisis. Truth, trust and journalism. Why it matters. Gut, Truth and Trust and Journalism hätte ich jetzt so nicht in eine Reihe gestellt, ganz ehrlich nicht. Und ohne dabei irgendwie unbedingt provozieren zu wollen oder so, weil... Okay, Social Media schlecht, alte Medien gut. Das ist der erste Abschnitt. Thinking about information disorder, formats of misinformation, disinformation and malinformation. Was ich total lustig fand, war, weißt du, die Menschen sind desinformiert und uninformiert. Die Tage habe ich eine Studie gelesen, die sich mit Wählern in Großbritannien beschäftigt hat von der letzten Wahl. Und man hat herausgefunden, dass die Menschen, die mehr generelles politisches Wissen hatten, alle konservativ gewählt haben. Die Menschen, die halt ungebildet waren und grundsätzliche Sachen wie ab wann darfst du wählen nicht wussten, dass sie eben mehr links gewählt haben. Und ich frage mich jetzt so, wenn die jetzt sich tatsächlich hinstellen und das dann auch umsetzen würden, was sie fordern und vorgeben zu tun, also die Menschen besser zu informieren, dann würde das eine konservative Welle verursachen in der Politik. Deswegen, ich bin einfach gespannt, wie das am Ende dann in den eher linkslastigen Medien, also wie sich das entwickelt so von der Idee her, weil ich ja, Fake News ahoi und so, also go for it. Ja, man merkt halt sehr oft, wenn man sich ein bisschen mit den Policies beschäftigt, dass halt, ich sage jetzt mal das, was hier als linkes Spektrum bezeichnet wird, halt sehr viele einfache Lösungen und Schlagworte und sowas anbietet, aber nicht sich wirklich um das Thema kümmern. Und ja eigentlich auch, ich sag mal, dieses linke Label eher als Marketingmechanismus tragen, als dass sie wirklich klassisch linke Politik machen. Ja, guter Punkt. Und hier als letzter Punkt kommt natürlich Combating Online Abuse when journalists and their sources are targeted. A new trend has emerged at the intersection of populist strongman politics, disinformation and misogyny. With women journalists frequently targeted in state-sponsored? Online harassment campaigns designed to discredit them and chill their critical reporting. Ja. Mhm. Ja. Das ist natürlich... Klingt total realistisch. Also ich werde den Bericht auf jeden Fall lesen und dann kann ich euch noch im Detail berichten, was sie jetzt so genau meinen. Vielleicht sind die ja eine von den Guten und das hat sich jetzt nur so gelesen, als ob es Humbug ist und nachher stellt sie heraus, dass es im Detail sogar voll toll ist. Glaube ich zwar nicht, aber was ja, soll ja also, einen offenen Kopf haben. Also wahrscheinlich ist das ziemlicher Bullshit, weil hier wird auf Deepfake-Videos hingewiesen. Das sind im Endeffekt Videos, die halt das Videomaterial wurde verändert, um ein gewisses Narrativ darzustellen. Also das Video wurde nicht verkürzt dargestellt oder der Kontext weggelassen, sondern das Video wurde absichtlich verändert. Da fällt mir dieser Fall ein mit dem einen Herr, der das verfassungsfeindliche Armsymbol quasi gezeigt hat, wo der ja RAF auf der Hand tätowiert hatte. Und dann wurde ja zuerst gesagt, so ja, das ist Videomaterial wurde irgendwie gefaked, ja, und das war gar nicht so. Und hinterher mussten sich dann einige Medienoutlets dafür entschuldigen, dass es doch wohl so war und die halt einfach direkt Wolf gerufen haben, sag ich mal, ne? Ja. Tja. Hase, du bleibst hier. So. Chronik von einer Panik. Ein Vierteljahrhundert Waldsterben, oder wie ein deutscher Mythos entstand, sich verfestigte und allmählich zerbröckelt. Ja, das, Wie soll man sich der Sache annehmen? Also auf jeden Fall ist der Artikel sehr lesenswert. Und ich würde den Zuhörern empfehlen, sich den Artikel durchzulesen. Es ist unter der Rubrik Ökologie erschien Chronik einer Panik in der Zeit online. Und das ist schon ein etwas älterer Artikel, er ist von 2004. Und er hat zusammengefasst, wie sozusagen ein mangelhafter wissenschaftlicher Standard zur Feststellung der Gesundheit von Bäumen dazu geführt hat, dass man regelmäßig Panikmeldungen veröffentlicht hat darüber, dass der Wald im Sterben liegt und wie man sich dann über lange Zeit darum bemüht hat, diese mangelhafte Methodik eben wieder als Methode fallen zu lassen. Wenn dann Umweltverbände regelmäßig gesagt haben, man will ja nur die Standards ändern und dann ist die Natur wieder in Ordnung. Tatsächlich waren die Standards von Anfang an unwissenschaftlich und man versucht sich hier sozusagen darum, das chronisch darzustellen, wie so die Fehlinformationen sich selber halt so fortgesetzt haben. Und das Interessante ist halt auch, es sind halt Millionen Gelder im dreistelligen Bereich geflossen aufgrund von fehlerhafter Darstellung. Und ich frage mich einfach nur so unabhängig vom Wald jetzt selber, wie lange das wohl dauern wird, bis man solche Artikel über Gamergate lesen kann. Also ich bin mir sicher, dass das kommt, aber das wird noch eine Weile dauern, glaube ich. Also ja. Das ist ja auch klassisch der Satz, den ich gerade hier angemarkert habe. Ne? Die Politik gerät ins Trommelfeuer der aufgeregten Presse und der Umweltverbände. Sie musste handeln. Es ist also nicht erst bei Frau Merkel so, dass man das schaffen kann, wenn man irgendwie laut durcheinander schreit, dass man die Politik vor sich her treibt. Aber das ist kein Populismus, nein. Nein, das ist auch kein Ökopopulismus. Nein, nein, nein, nein. Das ist alles Blödsinn, was ihr da redet. Also, passiert das nicht. Also, Gamergate ist einfach nicht wichtig genug dafür, dass man das korrigieren müsste. Das ist kein. Ja, ich weiß nicht. Das sind ja mittlerweile auch viele Gelder geflossen. Okay, Gamergate ist der Kanarienfrosch in der Müllhalde, oder wie das heißt. Genau. Ja, zum Thema Wald wollte ich auch noch was sagen, weil Wälder liegen uns ja immer am Herzen. Ne? Das ist ja unser natürlicher Lebensraum hier, sag ich mal. Es gibt etwas sehr Witziges, das nennt sich die Bundeswaldinventur. Kann man ja einfach mal googeln. Und wenn man sich das genau anschaut, dann sieht man, dass sich die Waldfläche tatsächlich vergrößert hat. Jetzt mal bis auf Kiefern und Fichten, die sind leicht zurückgegangen. Ansonsten hat sich die Waldfläche bei allen Baumarten nicht signifikant, aber doch erhöht. Und das tatsächliche Problem an der ganzen Sache ist, dass immer mehr Wald in Privateigentum liegt und immer weniger Wald begehbar ist. Ja, also dass quasi der Boden aufgekauft wird. Das ist tatsächlich ein Problem. Aber dass es weniger Wald geben würde, das stimmt einfach objektiv gesehen nicht. Das mit den Kiefern. Landbesitz ist also ein Problem für dich, Herr Kommunist. Nein, Quatsch. Das mit den Kiefern und Fichten hängt damit zusammen, dass halt in der Vergangenheit sehr viel Kiefern und Fichten gepflanzt wurden, weil das Zeug sehr schnell wächst und man es dann sehr schnell fällen konnte. Aber das ist eine Sache, die auch eher nach hinten losgegangen ist, Stichwort Monokultur. Und deswegen denke ich, wird es noch eine Zeit lang so laufen, dass Kiefern und Fichten weniger werden. Die brennen nämlich auch besser und das ist ja. Wenn man an den Klimawandel dann irgendwie doch glaubt, dann ist es nicht so gut, so viele leicht brennbare Bäume in die Landschaft zu stellen. Und ich muss auch nochmal auf mein Alter abheben und sagen, also früher war das wirklich ein Trommelfeuer, das stimmt schon, was die hier sagen. Also Waldsterben war ständig irgendwie Thema, ob das in der Schule war oder in Medien oder was weiß ich, Demos und ich kann mich da auch dran erinnern, aber ich weiß auch, dass es irgendwie ziemlich plötzlich zu Ende war. Die hatten das irgendwie dann angeblich damit geregelt, dass sie irgendwie die Bäume mit Kalk versorgt haben oder so, glaube ich, wenn ich mich erinnere. Magnesium war es. Mhm. Und das Lustige ist, die Gründe, warum es zum Teil Wäldern nicht so gut ging, die hatte man schon Jahre davor in Angriff genommen, also Stickstoffoxide. Und da hatte man sich schon länger, also da wurde schon was erledigt sozusagen. Das hat nur eine Weile länger gedauert, bis alle Standards umgesetzt worden sind. Und an sich selber das Waldsterben direkt war halt eine moralische Panik, die aufgrund von mangelhafter Methodik halt in die Welt gesetzt worden sind und die man von Anfang an hätte vermeiden können, dadurch, dass man sich halt darum bemüht hätte, Wissenschaft zu machen und nicht moralische Panik zu betreiben. Also, ist ja auch immer lustig. In den USA lächeln ja die Leute darüber, dass es ja in diesen Kindertagesstätten diese Satanic Ritual Abuse Geschichten gab, wo es hieß, dass irgendwelche Kindergärtnerinnen auf Besen rumgereiten sind und irgendwie Kinder geschlachtet hätten. Mumpitz. Also da gab es eine moralische Panik in den USA, wofür Leute auch verurteilt worden sind. Also war schon relativ ernst dort. Und wir hier in Deutschland, wir haben uns eben darum bemüht, eine Panik zu bekommen, dass der Wald stirbt. Also, die Gerüchte gab es in Deutschland, glaube ich, auch, aber es ist nicht so groß geworden. Aber hier auch wieder, im Forschungsministerium türmten sich alsbald Förderanträge aus den Universitäten. Ein schwedischer Forscher zählte mehr als 170 Arbeitshypothesen, um die neuartigen Waldschäden zu erklären. Aber das würde dauern. Also auch hier, wie wir es heute mit Gender und dem ganzen Mist haben, haben wir auch einfach eine Forschungsgemeinde, die ein neues Ding sieht und sagt, cool, da, wenn wir das dem Staat also schmackhaft, dann bingo. Ja. Das ist, wenn es da doch einen Sammelbegriff für gäbe. Oh, Sammelbegriff, ja. Hier haben wir konkrete Typ von Rap-Kapelle. Rap-Kapelle macht ziemlich harte Texte. Also ich habe da nur mal kurz reingelesen, brauche ich überhaupt gar nicht. Vollster Gangster-Proll-Scheiß, also 187 Straßenbande, habe ich auf YouTube genauso 3,4 Sekunden lang ausgehalten oder so. Und hier haben wir wieder so einen Fall. Wie kann ich als Feministin bloß Jesus feiern oder wie auch immer heißt. Ja? Also diesen Kasper hier. Einige seiner Texte sind offensichtlich frauenfeindlich. Das macht ihn umstritten und sicher nicht zu einer Galionsfigur für eine linke politische Bewegung, dessen Konterfei auf T-Shirts prangen könnte. Jesus selbst rappt mittlerweile selbstbewusst darüber, dass er mit der Gangsterschiene Platter machen kann. Wenn man genauer auf das Werk des Hamburger Künstlers schaut, der unter der Armutsgrenze als Sohn einer alleinerziehenden Mutter aufwuchs, finden sich aber durchaus conscious Lyrics, die an klassenkämpferische Parolen anknüpfen. Sag mal, haben sie euch ins Gehirn geschissen? Halt immer wieder geil. Wie? Ja, bitte. Abel? Abel? Immer wieder. Abel, irgendwas? Wir hören nicht. Speziell im Hip-Hop, wo ich mir denke, ihr seid doch so grenzdebil geistig, Alter. Ihr kriegt's echt nicht hin. Also, ich find's lustig. Ja, ob das reimt, ne? Muss keinen Sinn machen, deshalb muss ich nur reimen oder so. Und irgendwie Scheiße klingen. Also, irgendwie Schimpfwörter enthalten und so. Auf seinem jüngsten Album ist Freundschaft eines der zentralen Themen, die bei ihm über rassifizierte Differenzen hinausgeht, was in akademischen Kreisen oft nicht der Fall ist. Er vermittelt, dass man mit Hilfe des Staates nicht aus der Armut herauskommt und Geld zu praktischer Solidarität mit denen, die Kleines haben, verpflichtet. Also, ja, also mit beiden Beinen auf dem Grundgesetz hier, Eigentum verpflichtet, oder was? Und er ist offensichtlich links und Jesus. Deswegen ist es okay, wenn er ab und zu auch mal die Frauen Bitches nennt, offensichtlich. Aber dass Jesus auch innerhalb feministischer Zirkel als Assi abgetan wird, liegt auf der Hand. Schon zu Beginn der Bewegung, mit dem Kampf um das Wahlrecht in der Weimarer Republik, war sie dominiert von der bürgerlichen Mittelschicht. Natürlich kann sich eine Person, die mit Carport und Zahnzusatzversicherung in einem Eigenheim aufgewachsen ist, nicht vorstellen, wie derbe es bockt, wenn man nach einer Kindheit geprägt von Nudeln mit Resten jeden Tag ein neues Paar Sneaker von Nike zugeschickt bekommt und sich just for fun einen Golfcaddy kauft, um damit auf Festivals sinnlos durch die Gegend zu heizen. Yeah. Sicher, Jesus hat sexistische Lyrics. Es gibt Gerüchte, dass er übergriffig war. Gerüchte, geil. Das Wort habe ich, glaube ich, noch nie von einer Feministin zum Thema Übergriffe gehört. Gerüchte. Außer bei Asia Argento vielleicht. Der im Sinne des Staates verurteilte Gewalttäter ist er auch. Gewalttäter, hallo. Merkst du noch was, Uschi? Toxische Männlichkeit. Das meine ich so. Die schämen sich selber für das, was sie mögen. Deswegen tun sie es auf der einen Seite kritisieren und auf der anderen Seite gucken sie es an und denken sich, so ein toller Typ. Ich mit meiner vagischen Vagina könnte ihn bestimmt dazu bringen, sich zu ändern. Das ja, es ist der Reiz des Verbotenen oder so. Ne? Ja, ja, aber das schwingt damit, ich sag's dir. Dieser Gedanke, ja, für ja. mich würde er sich ändern. Ich hab dich, bei mir spricht die Magie im Schoß. So. Und dann den Bad Boy angucken und lechzen. Tja, und weshalb wird den Feministinnen immer grundsätzlich die Pistole auf die Brust gehalten, dass alles, was sie konsumieren, feinsäuberlich auf eventuell Problematisches abgetastet werden muss? Ja, vielleicht, weil das die größten Moralapostel sind. Wie kann das passieren? Ich frage mich wirklich. Wie kommen die Leute dazu, gerade bei den Feministinnen, genau hinzugucken, was sie gut finden? Und dann vielleicht auch noch zu sagen, sag mal, bist du mir nicht gestern wegen Lara Croft auf den Sack gegangen? Oder hast du mir nicht erzählt, mein Hobby müsste erwachsen werden und Elfen müssten kleinere Brüste haben in dem Rollenspielbuch, das ich gerade lese? Ja, ich finde das auch lustig. Sarkozy-Style mit dem Kercher säubern. Ist Sarkozy jetzt auf einmal ein Linker oder was soll denn das heißen? Ja. Hatten wir gerade wieder, ne? Irgendwie politische Bildung und welches Spektrum wird unterstützt, ja? Klassenkampf ist auch für Feministinnen, die wirklich down mit der Veränderung der sozialen und ökonomischen Verhältnisse sind, relevant. Ne? Was? Wenn er trotz seines bürgerlichen Vornamen Jonas nicht mit bescheuerter Gitarre und hässlichem Hut vor sich hinsäuselnd den Staat kritisiert, hat Jesus dazu was zu sagen. Mehr als Bausparvertrag Annika bestimmt. Vielleicht muss die bürgerliche Mittelschicht sich einfach besser integrieren, um diese Sprache zu verstehen, du Fott. Ja. Also jetzt mal ganz abseits von dem Bullshit, okay. Wenn man sagt, so man ist irgendwie aus kleinen Verhältnissen und jetzt hat man Geld und so, dass das viele Leute anzieht, das kann ich ja schon verstehen. Aber hier wird ziemlich viel durcheinander geworfen, was, naja, ich meine, was soll man sagen, ne? Frau Miesenberger. Tja, die Dame, ne? Sie schreibt unter anderem für das Missy-Magazin und schwerpunktmäßig über alles, was mit Geschlechterverhältnissen zu tun hat. Ach was, hätte keiner gemerkt. Hypocrisy, my name is Karen Miesenberger, echt. Genau, die bürgerliche Mittelschicht muss sich einfach besser integrieren, um diese Sprache zu verstehen. Ja, das ist natürlich der Schenkelklopfer, ne? Ja, ja, aber wenn man das dann wieder sagt, wenn irgendeiner erschossen wird, dann heißt es wieder so aber auch. Wenn man dann der Unterschicht sagt, sie hat sich zu integrieren. Das darf man dann auch nicht. Ja, das wäre dann wieder Klassismus. Du merkst aber auch gar nichts, Abel, oder? Ja. Oh Mann, ey. Du musst dich einfach besser integrieren. Weißt du, das Ding ist ja auch nicht... Frag mal Bausparvertrag, Annika. Vielleicht kann die dir helfen. Das Ding ist doch auch nicht, weißt du, Hip-Hop, meine Güte, dann mag das halt. Das Problem ist, dass es Leute gibt, die geistig auf der Kacke hängen bleiben und dann Gangkultur versuchen nachzubilden. Das ist ein Problem, was da mitschwingt. Aber was weiß ich schon. Ja, da sind wir. Ohne Spaß, Beauty Myth von Naomi Wolf, ist ein hervorragendes feministisches Buch. Also sie hat mich generell an Alex Jones erinnert, weil die These, die sie in dem Buch aufstellt, ist, dass nach der zweiten Welle des Feminismus das Patriarchat sich zusammengetan hat, um ein Beauty Industrial Complex zu schaffen, der Frauen ihr Unterbewusstsein angreift durch Bilder von schönen Frauen und der Möglichkeit, eine Diät zu halten oder bestimmte Kleider anzuziehen oder eben eine Brust-OP oder Gesichts-OP halt vorzunehmen. Und dass dieser Beauty Industrial Complex, dass er sich mittlerweile selbst am Leben erhält und dass der aktiv geschaffen worden ist von den Männern, die etwas Macht an die Frau abgegeben hat. Und dass, sie gibt Zahlen an wenn man nicht mehr essen möchte, also wenn man Bulimie hat. Und sie gibt Zahlen an, die halt zum Teil so krass übertrieben sind, dass es halt einfach schickig ist. Also sämtliche Zahlen in dem Buch sind irgendwie aus dem Finger gezogen und sie redet halt durchweg von einer Verschwörung, die ja, die das Unterbewusstsein von Frauen aufsucht und auch das von Männern, wobei Frauen natürlich viel mehr leiden. Und ja, also das Buch hat mir eigentlich tatsächlich gefallen, weil es hat mich so ein bisschen an Alex Jones erinnert. Und ja, was soll ich noch dazu sagen? Also war auf jeden Fall schickig. Ich dachte, dass sie auch irgendwo Alex Jones, nicht Alex Jones, Michel Foucault erwähnt hat, aber ich krieg gerade meine Scheißdrecksnotizen nicht aufgerufen. Und auf jeden Fall war es ja auch unter Clinton, also über dem Mann Clinton, Advisor für irgendwelche Frauenangelegenheiten. Sehr interessant. Und an sich würde ich den Leuten sogar fast das Buch nahelegen, weil es halt innerhalb der feministischen Szene durchaus relativ viel Einfluss genießt oder halt respektiert ist. Auch wenn ihr selbst zum Teil innerhalb der feministischen Szene vorgeworfen worden ist, halt ja maßlos zu übertreiben und paranoid zu sein. Allerdings ist halt so ein paar hundert Seiten Rumgeheule darüber, dass es eine globale Verschwörung gibt, die Schönheitsideale ja in dein Unterbewusstsein einpflanzt, schon irgendwie unterhaltsam. Also, ja. Meine Notizen laden sich leider immer noch nicht. Ja. Auf jeden Fall, der Beauty Industrial Complex, der sucht Frauenheim. Also, da habt ihr es. Zumindest weiß ich, glaube ich, schon, was gemeint ist. Ja, das ist eine neuere Studie, die es auch schon mal 2012 und auch schon mal 2013 gab, die feststellt, dass wenn man die ganze Zeit über Bias redet und darüber spricht, wie furchtbar die Welt ist und dass Stem and Boys Club ist, dass tatsächlich Frauen weniger viel Interesse daran haben, in diesen Bereichen zu arbeiten und dass sozusagen dieses Bias Awareness Training und so direkt dazu führt, dass weniger Frauen in Stem gehen. So. Und die Studie hat mir jetzt schon ein paar Mal repliziert und das ist immer wieder interessant, wenn man merkt, dass das, was sie versuchen zu machen, sie so das genaue Gegenteil erwirkt. Also, good job. Also, würde mich auch nicht wundern, wenn es im Antirassismus-Training genauso aussieht. Also, aber ja. Du meinst, dass wir unheimlich viel Geld ausgeben für nix? Ja, sogar für den gegenteiligen Effekt, den die Aktivisten eigentlich haben wollen, was halt besonders lustig ist irgendwie so. Ja, das glaube ich auch. Es ist sowieso häufiger so, dass es gegenläufige Effekte gibt. Ich glaube schon, dass es häufiger missachtet wird oder unterschätzt wird von der, also, von der SPD. Also ich sag's mal so salopp, Realität hat so einen 60-prozentigen rechtslastigen Bias. So. Ja, ich erinnere das an so eine Diskussion, die ich hatte mit Leuten, die irgendwie meinten, sie müssen den Kindern auf dem Schulhof irgendwie verbieten, ja, irgendwie sich gegenseitig als schwul zu beschimpfen oder so. Ja, wenn die sich nicht mehr als schwul beschimpfen dürfen, dann lassen sie sich was anderes einfallen, was bestimmt nicht besser ist. Ja, ist doch wahr. Es ist total total schwul, den Kindern das zu verbieten. Mann, ist allerdings auch wahr. Ja, ich habe einen sehr lustigen Artikel gefunden, der ist sowas wie ein kleines Awareness-Training für den Arbeitsplatz. Der kommt später noch. Und das hat mich, glaube ich, eingereicht. Fand ich ganz interessant, dass der Guardian eine offensichtlich etwas ausgedehnte Gender-Ecke hat und da ein paar Leute schreiben lässt, die auch kontrovers schreiben. Und hier geht es eben zum Beispiel um das Ich, ne? Identität und dass sie natürlich mit der Geschlechtsidentität auch zusammenhängt und ja, da man nicht einfach so raus kann und so. Also diese ernsthaften Fragen, die man den Genderleuten mal irgendwann stellen muss, die kommen jetzt langsam auf den Plan. Das ist sozusagen die Theorie hier oder die Meinung, die da vertreten wird. Und da fände ich auch mal ganz gut, ne? So mit der E-Zeit. Ja, also das ist nur ein kleiner Tipp, ne? Das. Sag ich mal. Fand ich nicht schlecht, den Artikel, weil er auch ganz gut erklärt, wie halt die Geschlechtlichkeit und die, also mit der Identität zusammenhängt und so. Und was für Irritationen man auch erlebt, wenn das irgendwie nicht geklärt wird als Kind, wenn man irgendwie als neutrales Wesen aufwachsen soll, dass man da eben eher Verwirrung in den Leuten stiftet. Ja, das, Identitätsstärken oder so. Das Ding ist doch auch, wenn du jetzt sozusagen dein Gender-Gespräch mit deinem Kind hast und ihm dann erklärst, dass es zig viele extra verschiedene Geschlechter gibt und sich das Kind dann ein Geschlecht raussucht, was sozusagen einen schweren Stand in der Gesellschaft hat, dann transformiert sozusagen sich das Denken des Kindes von einem internen Lokus auf einen äußeren Lokus, wenn es darum geht, Dinge zu erreichen. In der Zukunft bin ich nicht schlecht in Mathe oder Physik, weil ich nicht genügend gelernt habe, sondern ich hatte Stress, weil ich einer Minderheit angehöre und weil ich verfolgt werde. Was in meinen Augen die Gender-Ideologie macht, ist, den Menschen zu erklären, dass ihr Leben stark vom Äußeren bestimmt ist und nicht von ihren eigenen Entscheidungen. Das ist Mangelwesen sozusagen. Genau, und es ist ein Stück weit sogar so, dass du einfach neurotisch wirst, weil es dir zu gut geht und die Neurose dann selber sozusagen dir genügend Leid bringt, damit es dir dann so schlecht geht, weil du dich schuldig fühlst, weil es dir eigentlich gut geht. Und die Gender-Ideologie gibt dir das sozusagen einen ordentlichen Schubs in die Richtung, dass du dich so fühlen kannst, als ob die Welt sich gegen dich verschworen hätte. Wenn du das als Kind glaubst, dann musst du ja schon so ein bisschen in so einer Atmosphäre groß geworden sein, dass es für dich normal ist, dass man irgendwie manche Dinge eben, wie soll man sagen, nicht versteht als Kind von dem, was die Mutti da erzählt oder so. Weil normalerweise würde doch als ein Kind so reagieren, dass es irgendwie lacht oder so, wie 70 Geschlechter, Mädchen und Jungs. Ja. Und vor allem gerade in der Trotzphase, ich sag jetzt mal Stammtisch, in der Trotzphase von so einem Kind ist das natürlich auch, man gibt dem Kind einfach nur Argumente an die Hand, um sich gegen die Eltern aufzulehnen, aber sich gegen die Eltern aufzulehnen kommt ja auch aus einer gewissen ideologischen Ecke, ne? Weil Eltern böse, Eltern unterdrücken, ne? Ja. Das ist auch ein normaler Ablösungsprozess, würde ich sagen, dass man da irgendwie seine Identität auch dadurch findet, dass man eben sich abgrenzt von anderen, dass man eben anders ist als andere und auch anders ist als die Eltern oder so. Das finde ich noch normal. Ne? Das verstärkt aber diese normale Trotzphase halt und treibt es in ein Absurdes, weil du dann quasi ein ideologisches Konstrukt hast, wo andere Leute dir dann noch sagen, so, ja, nein, es ist genau richtig, dass du das so tust und deine Eltern haben doch gar keine Ahnung. Das sind doch Vorgestrige, die kennen gar nicht die neuen wissenschaftlichen Errungenschaften, die wir jetzt alle haben aus der Soziologie. Verzeihung, Sozialwissenschaften. Es gibt ja keine Soziologie mehr, nur noch Sozialwissenschaften. Und wenn Amalthea Gänseblümchen schon von den Eltern komplett indoktriniert worden ist und das in der Schule auch noch bekommt, ja, dann vielen Dank. Ja, dann ist, wie gesagt, da würde ich vermuten, auch die Offenheit dafür, da andere falsche Ideologien anzunehmen. Weil, ja, der andere ja gesagt, es muss ja stimmen oder so. Keine Ahnung. Also wenn man da so gehorsam ist oder wenn die Kinder da so gehorsam sind, dann vielleicht in mehreren Beziehungen auch, nicht nur in der einen, ja, glaube ich schon. Ja, da können wir uns nächste Woche, hält OPEX, glaube ich, ein Kurzreferat, der guckt sich heute Abend nämlich die Welle an. Oh ja, das wird noch Zeit, wenn er es noch nicht kannte. So, wo waren wir denn hier? Ja, das nächste weibliche Problem ist da. Ja, Apple wird von Frauenfeinden betrieben und die designen extra die Handys von Frauen größer, damit sie Schmerzen haben und dann in der Arbeitswelt eher ausfallen. Und das machen die Männer, damit sich die Frauen klein fühlen. Und Apple ist Teil des internationalen Patriarchats. Und eines Tages wird die Geduld der Frauen zu Ende sein. Und dann werden diesen Männern das freche Lügenmaul gestopft werden. Und ich wünsche den Genossinnen viel Erfolg bei der Errichtung des Patriarchats. Und an dem Zeitpunkt, an dem die Frage nach dem Design des Handys der größte Treffpunkt in deinem Leben ist, an dem du leidest, hast du, glaube ich, auch wirklich gar keine Probleme. Ja, Ja, aber ich muss sagen, davon bin ich auch persönlich betroffen, ja. Also ich bin du jetzt bist ja keiner, keine Frau. Kind, du bist nicht betroffen. Träger, da steht Frau. Die liegen teilweise gar nicht mehr in die Hosentasche. Was ist denn das? Das ist doch einfach... Kannst du mal deine Privilegien checken und nicht von deinem Scheiß erzählen, wenn es Frauen schlecht geht? Aber trotzdem, die Apple-Phones waren noch immer ein bisschen kleiner als die meisten anderen, oder nicht? Daher... Und ja gut, ich meine, die meisten laufen ja sowieso die ganze Zeit mit dem Ding in der Hand rum. Ja, und außerdem gibt es doch für die Leute, die sich Apple-Scheiß kaufen und leisten können, doch jetzt diese Uhren. Da müssen die Frauen das doch gar nicht mehr in die Hand nehmen. Das können die doch alles auf der Uhr am Handgelenk machen. Einhandbedienung ist sowieso für den Arsch. Das klappt in der Regel gar nicht. Ja, goldene Zeiten für Bluejacking, ne? Goldene Zeiten für Bluejacking, sag ich nur. Bluejack... Babys, girl. Da gibt es ein neues iPhone jetzt. Ja, ich verstehe. Also ich hab nur gehört, dass die Preise so zwischen 1 und 1.500 Euro liegen für das neue iPhone. Ja, klar. Und da habe ich dann doch ein bisschen gelacht, muss ich sagen. Ich meine, wer so viel Geld extra oben drauf zahlen will, ich habe in meiner eigenen Familie Leute, die das tun und die nichts anderes wollen. Weil das so toll ist, aber ich selber muss sagen, 1500 Euro für ein Telefon, ihr habt sie nicht mehr. Ja, da gibt es ein Buch, was sich damit beschäftigt, dass die Werbestrategie von Apple der eines Kultes ähnelt. Und das habe ich zwar noch nicht gelesen, aber es war schon. Das ist aus Doku, meine ich. Länger her. Die Leute gemessen, Hirnströme gemessen oder so, dann hatten sie dasselbe bei Apple-Produkten, wie wenn sie verliebt sind oder irgendwie sowas, ich weiß nicht mehr genau. Steve Jobs, Huagbar. Ja, wortwörtlich. Also. Alles mit Absicht so passiert. Hier ist alles nach goldenem Schnitt gemacht, das Logo und so weiter. Gut, bist du aber auch wenn nicht. Also. 7 scary cell phone facts that'll make you question your addiction. Number ja, eight also hier sieht man gar nicht so viel Neues. Man kann sich das meiste schon denken. Und natürlich ist das so ein Clickbait-Artikel, aber ich fand so ein paar Sachen doch ganz interessant, wenn man ein bisschen runterscrollt, super. Ja, also 80 Mal am Tag wird das Telefon, beziehungsweise iPhones werden aktiviert und deaktiviert. Ja, ich finde das jetzt gar nicht so oft, ja, weil man tut es halt in die Tasche, holt es aus der Tasche raus, macht es an, so. Aber der zweite Punkt, da fängt es schon an, so ein bisschen scary zu werden. Ja, das kenne ich persönlich auch noch von früher. Ich habe ja persönlich selber schon sehr, sehr, sehr früh ein Handy gehabt. Ja, ich weiß noch, Alcatel One Touch Easy war mein erstes Telefon. Und das war wunderbar, weil das hatte eine SMS-Funktion. Nur ich konnte niemandem SMS schicken, weil kein anderer hat ein Telefon, was das konnte. Und ich hatte eine Zeit lang das auch, ja, dass ich halt dachte, das Telefon vibriert. Ja, ihr könnt jetzt mal selber überlegen, wie oft habt ihr auf euer Telefon geguckt, weil ihr dachtet, das vibriert und das war nichts? Noch nie, weil ich nicht gestört bin wie die anderen Menschen. Ich habe es jetzt auch nicht mehr, aber ich hatte mal eine Phase, da war es auch bei mir tatsächlich so. Ich bin so abgewöhnt, so 5 oder 10 Mal habe ich das wirklich auch gemacht. Aber ja. ich hatte meine Goa-Phase, bei mir hat der Boden blöd. Ja. Ja, gut, bei Goa hast du noch ganz andere Vibrations, ne? Da. Ja. Ja. Ja, der dritte Fakt ist ganz interessant. Also jeweils die Links zu den Studien habe ich alle nicht nachvollzogen, aber ich gehe mal davon aus, dass es tatsächlich so ist, weil man hört es ja im Bekanntenkreis auch öfters mal, dass es so ist. 53% von Millennials, wer auch immer das sein soll, wachen mitten in der Nacht auf, um zu gucken, ja, ist jetzt irgendwas auf dem Handy passiert, ja. Ja, das ist schon eine Störung, würde ich sagen, ja. Früher sind die Leute aufgewacht, weil sie aufs Klo mussten, ja, und jetzt wachen sie auf, weil sie bei WhatsApp teilnehmen müssen oder bei Facebook oder was auch immer. Ja, und die anderen, wie gesagt, man kann einfach mal kurz durchscrollen, ne? Sind halt auch ein paar sehr lustige Fun Facts, ne? Ja, okay, the average person spends hours on their phone. Ja, gut. Was soll man dazu sagen? Ja, je nachdem, was die Leute machen, ist es ja egal. So, und jetzt kommen wir schon auf interessante Sachen. Der soziale Diskurs zwischen Leuten einfach durch das Handy gestört wird. Und es geht jetzt nicht darum, dass irgendwer was bei Google nachschlägt, ist das wirklich so, sondern einfach wirklich, dass die sozialen Interaktionen zwischen Menschen halt durch das Telefon gestört werden. Ne? also on public transportation, wenn einem langweilig ist, dann scrollt man im Handy durch. Das ist, denke ich mal, normal. Genauso walking down the street. Ja, aber at a family diner, also wenn man mit der Familie am Tisch sitzt, ja, da sollte man vielleicht nicht unbedingt sein Handy rausholen. Sei denn, man will allen anderen zeigen, dass man keinen Bock auf die hat oder so. Das war früher eigentlich verpönt. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, wo man sogar in Restaurants vor die Tür gegangen ist, um zu telefonieren. Das ist ja mittlerweile ein Anachronismus, ja, also das ist klar. Ja. Ja. So. Aber mich erinnert es auch so an das Standardbild von den 4-5 Jugendlichen, die im McDonald's sitzen und kein Wort miteinander reden, alle nur in ihr Telefon gucken. Du wirst schon gesehen, so gut. Ja gut, das ist natürlich der Extremfall, aber ich muss sagen, ich sehe auch immer weniger Leute, die andere Leute anrempeln, weil die so auf ihr Handy achten. Ich weiß jetzt nicht, ob das so evolutionstechnisch so ist, dass halt das Sichtfeld irgendwie sich jetzt erweitert oder so. Da gibt es bestimmt auch eine Studie für, dass die Leute einfach Hindernissen ausweichen, instinktiv oder so. Mhm. Wer weiß. Mhm. Ja. Aber wenn du ein bisschen weiter runter scrollst, eine Sache fand ich besonders interessant, und zwar, ja, genau, da sind wir. Amerikaner benutzen ihre Telefone beim Fahren, was natürlich so eine Sache ist. Dinner Dates, ja, also wenn man neue Leute kennenlernt und die Person ist einfach weniger interessant als die WhatsApp-Gruppe oder was auch immer. Und ja, during Sex, 9% aller Amerikaner benutzen ihr Telefon, während sie Sex haben. Also jetzt mal irgendwie Videoaufnahmen ausgenommen, sage ich mal, ist das schon etwas bedenklich. Und Videoaufnahmen sind natürlich auch bedenklich, aber wofür braucht man sonst ein Handy irgendwie dabei? Keine Ahnung. Consent-Formular. So nach dem Motto, ja, hier, ich muss gerade den Status updaten. Ist gerade richtig geil oder was? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Consent-Formulare, weißt du? Okay, Consent. Nein, das wäre ja vorher. Consent muss ja immer vorher sein. Ne? Nee, auch während. Nee, wenn Bestellungswechsel brauchst du neuen Consent. Ja, gut, ich meine, in der Kirche, lösen. Okay, ja, wenn einem langweilig ist, hatten wir ja schon, ne? Ja, aber unter der Dusche, 12% unter der Dusche, okay. Ja, na gut. Und, na gut, das Letzte, das wissen wir ja auch, ne? Keine Ahnung, wer benutzt sein Telefon, während er auf dem Klo sitzt? Ne? Können ja mal alle Zuhörer überlegen, wie oft habt ihr das schon gemacht? Ja. Habt ihr es danach abgewischt mit Sagrotan oder nicht? Aha. Zu der Geschichte mit Klo, also wenn in dem Raum, wo euer Klo ist, auch die Zahnbürste ist, ihr wisst schon, dass wenn ihr im selben Raum, wo ihr euer Geschäft verrichtet, dass sozusagen scheiße Partikel in der Luft sind, die sich auf der Zahnbürste niederlassen. Und dass du auf jeden Fall, wenn Zahnbürste im selben Raum wie Toilette ist, dass du dir die Zähne mit Kacke-Partikeln putzen tust. Nur so als interessant. Nein. Ich hoffe, ich habe jetzt alle getriggert. Ja, und das ist schlimmer als Fluorid in der Zahnpasta, ne? Ja, aber 7 Scary Studies wäre auch interessant, sich die Studien direkt anzugucken. Also ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt wirklich alles stimmt oder nicht stimmt, aber voll oft ist es eh so, dass wenn dir irgendwo eine Studie präsentiert wird, inklusive uns Affen, also generell, kommen ja auch immer oft mit Studien an, lest euch den Scheiß direkt nochmal selber durch, bevor ihr es wirklich schlucken tut. Also das ist immer sehr wichtig. Also, ja, manche Studien sind gut, um Trends abzuschätzen. Ja, und ich meine, ich sage jetzt mal, was mich da halt, also das mit den 9%, die ihr Telefon während dem Sex benutzen, das gucke ich mir nochmal genauer an, aber ansonsten lest euch das. Die kleine Pornofilme sind doch an, holen sich einen runter, oder was ist das denn, die 9% vielleicht? Während des Sex. Direkt hier bei Tinder direkt schlechte Review schreiben, oder wie? So Instant Feedback. Ja, so eine Art. Ja, Uber in Dänemark waren die auch aktiv und sind da rausgeflogen wie in Deutschland. Wie aus Deutschland. Und die Fahrer haben aber auch Ärger gekriegt und das hat jetzt das höchste Gericht bestätigt, dass die Strafen bis zu 65.000 Euro eben zahlen sollen. Ja, ob das mit dem Verdienst zusammenhängt, glaube ich gar nicht, aber witzig fand ich, dass am Ende des Artikels stand irgendwie, der Uber hätte sich bereit erklärt, alle Strafen zu zahlen. Das glaube ich aber nicht, dass sie das tun, ey. Weil, also da rechnet irgendwie keiner mit. Das war die ganze, der ganze Kommentarstrang war voll mit irgendwie Frotzeleien darüber, dass Uber wahrscheinlich nicht bezahlt, ne? Weil die eben auch so auf dem Geld sitzen oder irgendwie eh nur miese machen oder so seit Jahren. Ja, das ist eine ganz schön hohe Strafe, finde ich. Fand ich ganz schön krass. Also, ja, in Deutschland ist das, glaube ich, nicht so schlimm geworden, aber verboten haben sie es ja auch, ne? Ja, also Uber, keine Ahnung. Ich bin ja also auch ein Fan von Taxifahren und es gibt einen Sinn für Taxilizenzen, es gibt einen Sinn für Taxiauflagen, aber ja, jeder, der mal mit dem Taxi in letzter Zeit durch die Gegend gefahren ist, wird merken, die nehmen das auch nicht so ganz genau mit den Auflagen. Ne? Also, was soll man sagen? Und mit Uber habe ich mich mal ein bisschen beschäftigt, so wie die Geschäftspraxen sind und wie die quasi ihre Risiken auf die Fahrer und auf die Kunden verlagern. Und ja, okay, ja, das gibt genug Kritikpunkte, die man anstellen könnte, ja. Ja, ich finde so prinzipiell ist es aber eben, ja, natürlich einerseits kann man sagen, ist das Geschäftsmodell beruht darauf, irgendwie Gesetze zu brechen oder so, das kann ja jeder, klar, stimmt ja auch, ne? Andererseits steht dem Taxigewerbe da auch sein Gewerkschutz oder was nicht so gut zu Gesicht. Also, die verdienen eh schon nichts. Gut, wenn haben sie Gewerkschutz, dann verdienen sie ein bisschen, wenn sie denen sie nichts, dann ohne Gewerkschutz, dann verdienen sie vielleicht, wenn sie dann als Uberfahrer was machen, nebenbei dann eine normale Mark oder so. Also, ich hätte das ganz gut gefunden, wenn sie das ein bisschen geöffnet hätten, aber das geht leider nicht schon. Nee, ich muss bei Uber immer an New York denken. An die Taxi-Medallions, die es da gibt, ja, die ja teilweise Hunderte von Tausenden von Euro kosten, ja, und wo halt Leute Kredite aufnehmen und die an ihre Verwandten vererben und ja, die sind auf einmal wertlos geworden, ja. Das ist so eine Art Best-of-Fahrer oder bester Fahrer oder was? Nee, eine Lizenz. Das ist halt die Lizenz, dass man eine gewisse Anzahl von Taxen halt. Achso, ja, klar. Ja. Taxi-Medallions in New York. Ja, gut, das umgeht. New York, Google-Empfehlung. Und hier haben wir wieder eine tolle Studie, die einen gewissen Trend aufzeigt. Ja, Ted Kaczynski lässt grüßen und im Endeffekt geht es darum, dass in dieser Studie wird halt etwas aufgedröselt, was es für technologische Trends gibt und wie die den Diskurs verändern. Ich finde jetzt genau wie der Abel auch meine Notizen gerade nicht, aber im Endeffekt geht es darum, dass ja, also ein technologischer Trend gibt einen Standard vor, an den sich alle halten müssen und Unternehmen, die diesem Trend nicht nachrennen und versuchen, das halt direkt umzusetzen, die scheitern deswegen, weil in der Regel die Legislative der Technologie immer hinterherhängt. Mein Lieblingsbeispiel ist da der Scootermarkt in Amerika. Ja, da werden im Endeffekt Tausende von Elektroscootern überall abgesetzt, ja, die man halt mit seiner Handy-App dann buchen kann und die ganzen Städte sind total überfordert, weil die Scooter werden einfach auf Behindertenparkplätzen geparkt oder einfach vor der Tür von irgendwelchen Gebäuden platziert und es gibt halt keine wirklichen Stationen dafür und da ist jetzt beispielsweise der Trend, dass halt ja, irgendwelche Regeln, die übergangsweise eingeführt worden sind, um einfach mal so ein bisschen Steuern von denen irgendwie zu bekommen, dass die jetzt ja in feste Gesetze gegossen werden und im Endeffekt die Leute, die diese Firmen haben, machen können, was sie wollen. Und ja, also interessante Studie. Kann ich nur empfehlen, mal sich ein bisschen durchzulesen. Aber wie der Abel es ja vorhin schon gesagt hat, ne, das ist auch mit den Studien immer so eine Sache und es wird hier halt ein Trend aufgezeigt, der eigentlich den meisten Leuten klar ist, eigentlich, ja. Ja. Und ja, es geht halt auch teilweise um so Sachen wie, dass Überwachungstechnologie halt aufgrund diesem Lag zwischen die Technologie wird eingeführt und die Legislative kann halt erst Monate oder Jahre hinterher überhaupt das irgendwie in Gesetze gießen, dass dadurch die Technologien angewandt werden müssen von den Unternehmen, weil sie sonst einen wirtschaftlichen Nachteil haben und deswegen ja, der Gesetzgeber gar keine Möglichkeit hat, da irgendwie wirklich tatsächlich einzugreifen, weil das so schnell geht. Ja. So, 2 von 5 Studien liefern fragwürdige Ergebnisse. Ja, hier geht es um die Sozialwissenschaften. Ja, also nicht Soziologie, gibt's ja nicht mehr, sondern die Sozialwissenschaften. Ja, und wissenschaftliche Studien haben ja in der Regel einen Peer-Review-Prozess, ja, und die Wissenschaftler, die haben ihren Claim to Fame dadurch, wie viel die in irgendwelchen Publikationen erscheinen und wie oft daraus zitiert wird und so weiter und so fort. Und es gibt halt sehr viel weniger Reputation dafür, diese Studien mal zu überprüfen. Und wenn man mal diese Studien überprüft, da kommt man halt teilweise zu sehr interessanten Ergebnissen, die der ursprünglichen These widersprechen. Und gerade bei sozialwissenschaftlichen Studien, die ja oftmals in der Politik dann auch genommen werden, um gewisse Gesetze zu rechtfertigen, ist das natürlich besorgniserregend. Ja, und ihr könnt jetzt mal euer Lieblingsbeispiel einfügen, was das angeht. Ich sag mal Thema Feminismus, Thema Gendersachen und so weiter und so fort. Ja, wenn man halt mal eine ordentliche Studie macht mit einer Erhebungsgruppe, die halt wirklich signifikant ist, ja, dann kommt man halt oftmals zu anderen Ergebnissen, wie es ursprünglich postuliert wurde. Wer hätte es gedacht? Ja, könnte man sich vielleicht auch denken, weil die haben ja immer schon viel zu viele Studien gemacht mit zu wenig Teilnehmern, irgendwie 20, 30, 50 Teilnehmer, das ist dann irgendwie zu wenig, ne? Ja, also ich habe ja auch schon mal Studien eingereicht, da habe ich auch immer gesagt, ja, die Erhebungsgruppe waren 15 Leute. Ja, da ging es ja beispielsweise einmal um Transgender-Leute, die halt Frauen waren, sich als Männer identifizieren, aber trotzdem Kinder bekommen haben. Okay. Ja, weil sie halt noch den Uterus hatten und alles Mögliche. Und du musst schon ein bisschen ins Ausland, damit du 15 zusammenkriegst, oder wie? Ja, das ist genau der Punkt. Ja. Also ich habe gelernt, desto geringer die Anzahl der Studienteilnehmer, desto signifikanter das Ergebnis. Also, danach wähle ich meine Studien immer aus. Du warst wieder bei der Humboldt-Universität. Ich finde jetzt hier, ich weiß nicht, wer es eingereicht hat, aber ich finde schon diese Verballhornung von dem Hashtag mit dem F, da könnte ich schon einen zu viel kriegen. Da könnte ich schon durchdrehen. Grauenhaft. Weil man ja weiß, wofür das F steht bei so einem Blödsinn. Weiß ich, kommt das von Chris am Ende? Ja, er hat alles vom Chris. Und das ist wieder so ein Slogan mit 3 Hauptwörtern. Die liebe ich so. Die kommen meistens von der SPD. Ja, vielleicht kommt der Christian. Ah, die Kaviar-Kommunisten und die Champagner-Sozialisten sind mal wieder auf Tour. Und da hat man ein Outfit. Man will ja beim Kampf für die Gerechtigkeit auch gut aussehen. Und dann gibt's gleich wieder Leute, die sagen, linke Politik und Luxus, das schließt sich ja nicht aneinander aus. Wir wollen ja nur die besteuern, die Reiche sind, weil wir hassen die Reichen, wir mögen gar nicht die Armen. So irgendwie, ja. Auf jeden Fall. Eventuell. Weiter, ne? Ist wahrscheinlich ein Fake News-Bild. Nochmal kurz, vielleicht für die Zuschauer, die nicht wissen, wer das ist hier die neue sozialistische Hoffnungsträgerin der Demokratisch-Sozialistischen Partei Amerikas, Frau Octavio Cortez. Aber das, was du eben gesagt hast, das mit dem Kampf für Gerechtigkeit und dabei nicht scheiße aussehen, das ist ein Originalzitat. Ich weiß nicht, Abel, weißt du noch von wem? Stokowski, oder? Nee, fast. Julia Schramm zu ihrer 500-Euro-Tasche. Ja, irgendwie, keine Ahnung, wie die Mädels das machen, immer wieder irgendwie ins Klo zu greifen mit ihr. Ich meine, $3,500 für ein Outfit. Nichts. Sagt Marx so sehr wie ein $3,500 Outfit. Ja, thank God for steal this outfit memes. Wahren Fetischismus. Pfui. Die Sachen kosten sonst aber 4,5, deswegen wäre das einfach ein Schnäppchen. Oh, klar. Ah ja, hier sind wir bei unserem kleinen Diversity in Business Workshop. Um auf die einzelnen Punkte zu kommen, muss man auf den Pfeil neben dem Bild klicken. Das ist etwas seltsam in dem Artikel, aber das funktioniert. Ja. Hervorragend. Der erste Punkt. You're so articulate. Ja, wenn man zu einem Schwarzen sagt, du kannst so, oder zu einem Ausländer, ja, du kannst so gut die Sprache sprechen. Ja, Ja, das Brit ist schon mal zu mir gesagt, dass ich gut Englisch kann. Genau. Also wenn du ein bisschen runterscrollst, ist es immer das, das ganz Schlimme, was man nicht sagen kann und was man sagen sollte. Und meistens steht da, ja, sag einfach gar nichts. Ne? Shut up, slave, so nach dem Motto. Ja, wenn ein weißer Kollege einem schwarzen Kollegen sagt, du bist so, du kannst dich so gut ausdrücken, dann hat das halt was mit Sklaverei zu tun und bla und ja, und man soll stattdessen einfach nicht sagen, ja, du kannst die spezifischen Ideen und die Insights kommentieren, aber es ist unnötig zu kommentieren, wie Leute reden. Ah ja, okay. Ja, du bist Lob, oh, fieses, du bist Transgender, ne? Das sieht man dir gar nicht an, ja, weil wer hat das noch nicht im Berufsleben zu irgendwem gesagt? Ne? Was soll man stattdessen tun? Nichts sagen. Tada! Das wird ein ganz schön stiller Arbeitsplatz auf die Dauer, wenn das. Genau, einfach nicht reden, so nach dem Motto, ja. Der nächste Punkt. Oh, sorry, wrong person. Ja. Also man verwechselt Namen von Alter. Leuten, weil das ist ja auch total Microaggression und kann ja nur aus irgendeinem tiefen Bias kommen, ja, also Fehler gibt es ja nicht, ne? man kann ja nicht irgendwie Namen verwechseln, ja, das hat alles tiefe soziologische Gründe, sozialwissenschaftliche Gründe. Hier steht ja auch, dass wenn du Teil einer unterrepräsentierten Minderheit bist und es gibt nur eine andere Person deiner Identität im Raum, dann sind die Weißen einfach zu blöd, die Majority Group einfach zu blöd, eure Namen richtig zuzuordnen. Ja, ja, und was soll man stattdessen machen? Man soll die Namen lernen. Ah, ja, okay. Tja. Oh, you're gay. You should meet my friend Anne. She's gay too. Ja. Ja, der Spruch ist schon doof, ne? Aber. Ja, das ja ist aber. So wie, ach, du spielst Tennis, ja? Ich kenne auch jemanden, der spielt Tennis, ja? Also, wenn man mal die Ideologie von denen so übernimmt, dann sollte das ja keine Rolle spielen. Gut, ich meine, das ist mir auch noch nie passiert. Und was ist die Lösung für das Problem? Say nothing. Shut the fuck up. Shut the fuck up. Ne? Wenn dein Mitarbeiter will, dass du ihm hilfst, andere Leute mit seiner sexuellen Orientierung zu suchen, wird er es dir sagen. Ja, okay. Ja. Oder er macht ein Outing in der Firma und keiner sagt was, ne? Genau, einfach nichts sagen. Ja. Oder hier, my boss is crazy. Aber das betrifft natürlich nur Frauen. Weil my boss is crazy, wenn er ein Mann ist, ja, der ist verrückt, das darf man sagen. Aber wenn es eine Frau ist, das impliziert, dass ja, das irgendwie Frauen irgendwie, ja, keine Ahnung. Ist hier verrückt. Was auch immer, ja. Und die Lösung hier ist, man muss den Standpunkt des Kollegen irgendwie versuchen nachzuvollziehen und nicht direkt denken, dass es unlogisch wäre. Aber nur bei Frauen. Aber nur bei Frauen. Na, wo kommst du wirklich her? Ja gut, da muss man ja nicht viel zu sagen, ne? Wenn man halt jemanden sieht, der offensichtlich vielleicht erster oder zweite Generation Immigrant ist, ja, dann fragt man das vielleicht einfach mal, um ein bisschen Smalltalk zu treiben oder so. Ja, aber das ist das Problem, dass das aus Amerika kommt, ne? Also das sind alle Vergaben. Ja. Also ich weiß nicht, ob das gehört wurde, sagt, das liegt vielleicht daran, dass es aus Amerika kommt und da die Verhältnisse ein bisschen anders sind. So ein Schwarzer ist eben in der Regel ein Alter eingesessen, an dem auch man wirklich nicht fragen, wo er herkommt. Ursprünglich oder so. Aber hier ist das ein bisschen was anderes. In einem internationalen Arbeitsumfeld ist das in der Regel der Eisbrecher, um überhaupt mal eine Konversation zu starten. Ja, aber was soll denn sonst die Konversation sein, wenn du sitzt neben jemanden und dann sagst du, hey, ja, du hast ein schönes Hemd an oder was? Was soll man denn sagen? Welcher Marke ist dein Taco? Du bist so Englisch. Genau. Ja, das finde ich sehr perfide. So wie du mit deiner Behinderung klarkommst, ist echt toll. Ich finde das klar, dass du mit deiner Behinderung so gut klarkommst. Das ist doch wirklich ein Kompliment. Ja? Und, nee. Lob und Komplimente geben nicht, ne? Und hier auch wieder. Was sollte man sagen? Nichts. Ja, wie gesagt, hier kleines Diversity Training bei den Weltraumaffen. Ihr lernt ihr, wie ihr richtig im Büro miteinander redet, beziehungsweise nicht miteinander redet. Oh, dein Name ist so hart auszusprechen. Shut the fuck up and learn it. Ja, und die Lösung ist hier, ja, wenn du den Namen nicht aussprechen kannst, dann frag ihn, wie der Name auszusprechen ist. Aber das widerspricht auch wieder dem Punkt von vorhin irgendwie. Aber da steht auch der Satz danach, weise nicht darauf hin, dass du ihn irgendwie fremd oder ungewohnt findest. Ja, warum denn fuck nochmal nicht? Oh. Ach, meine Güte. Ja, ein paar Punkte gibt es leider noch. Okay, das ist mal ein Punkt, wo man sagen könnte, okay, wenn du das machst, dann bist du schon ein bisschen, keine Ahnung, ein bisschen komisch, ja. Ich glaube, du bist im falschen Raum, dass hier geht's um Programmierung oder Mathe oder was auch immer. Wenn eine Frau reinkommt oder was auch immer, die Identifikation der Person ist, ja, und gut, da kann man sagen, okay, ja. Ne? Wenn eine Frau reinkommt, dann wird gesagt, ich glaube, du bist hier falsch. Ja, das ist schon ein bisschen scheiße, aber so schlimm ist es auch wieder nicht. Ne? Und was ist die Lösung hier? Ja, don't assume. Ne? Also setze nicht voraus, dass du weißt, was die Leute können und was nicht. Ja. Die Situation kann auch gelöst werden, wenn man souverän auftritt und den Leuten zeigt, dass man zu der Programmierergilde sehr wohl gehören kann. Ja, ich meine, das ist mal ein Punkt, wo man sagen kann, okay, der hat vielleicht was für sich, aber wir sind schon bei 10 von 15, ja, also. Ja. So. Do you even know what Snapchat is? Ja, das ist auch wieder so ein Arschlochspruch, so nach dem Motto, was irgendeiner, der gerade frisch aus dem Studium kommt, einem, der schon 20 Jahre im Beruf ist, irgendwie vorwirft. So, ja, gut, sollte man nicht machen. Ja, also man geht halt davon aus, dass ältere Leute nicht so gut mit Technologie umgehen. Ja, das ist aber auch ein Problem, was immer weniger relevant wird. Ja, wenn wir nicht wirklich sprechen, wir haben einen 20-Jährigen und einen 60-Jährigen, dann kommt das doch heutzutage kaum noch vor. Also ich finde, das ist ein ernsthaftes Problem. Ja, Age Discrimination, das ist eigentlich das Schlimmste. Ich finde auch alte Menschen, also alles über 48, oder sagen wir alles über 47, die sind auch am schlimmsten betroffen von den ganzen Sachen, weißt du? Und die sollten auch vom Staat irgendwie besser gefördert werden, mehr Geld kriegen und vielleicht so eine Stiftung oder so. Zu lange. Ja. Und hier, was soll man machen stattdessen? Nicht sagen. Okay, in dem Fall ist es vielleicht angebracht, ja. Oh Gott, sind Sie ein Praktikant? Sie sehen so jung aus. Ja, wenn man einer Frau ein Kompliment macht, in einer professionellen Umgebung, dann, bestätigst du einen sexuellen Stereotyp. Ja, ich meine, gut, das ist ein, keine Ahnung. Was soll man sagen? Ja, die sehen ja ganz schön knackig aus, ja? So, oder? Nee, ja, aber bitte. Die Kompetenz damit, weißt du damit in die Schranken oder so, heißt es angeblich. Aber wie man darauf kommt, weiß ich auch nicht. Ich habe das nur gelesen. Und natürlich, wie soll man sich verhalten? Man soll mal wieder nichts sagen. Nee. Weil es gibt keinen Grund, das Aussehen von irgendjemandem zu kommentieren. Och, und wenn du wirklich wissen willst, was ihre Jobbezeichnung ist, schau in die Firmendatenbank so ungefähr. Ach ja. Genau, frag nach der Visitenkarte und dann guck dich die Person an und sagst, Visitenkarte, wie alt sind Sie denn? Das ist eine Frage nach Aussehen, wenn man oder eine Aussage zu Aussehen, wenn man fragt, ob sie so wirklich zum Job zum Kunden will. Ach ja. Ist ja eigentlich auch schon sexistisch oder rassistisch oder irgendwas wird es schon sein. Scheiße, mich wieder reingefallen. Ja, das ist ja ein Punkt, wo wahrscheinlich Frauen tatsächlich am meisten betroffen sind, weil, keine Ahnung, das Haar von anderen Leuten zu kommentieren, ist das dein echtes Haar, wenn es um Dreadlocks oder Cornrows oder irgendwie Extensions geht? Also ein Mützchen fragt keiner, ne? Ja, und mal wieder, man sollte nichts fragen. Man sollte einfach nicht miteinander reden, einfach nichts sagen. Einfach nicht miteinander reden. Ja, warum reden? Man kann doch auch hier über Slack sich gegenseitig Sachen schicken. Ne? Ja, warum reden? Ah, jetzt haben wir wieder Manterrupting. Ne? Manterrupting. Ne? Also wenn ein Mann eine Frau unterbricht, ist das nicht gut. Ja. Und wieder halt, ne, also wenn ein Mann eine Frau unterbricht, geht das nicht. Das wird hier explizit genannt. Auf den anderen Fall wird gar nicht eingegangen. Interessant an sich, ja. Und also man darf andere Leute nicht unterbrechen. Was man wirklich machen sollte, war, ja, die andere Person soll erstmal ausreden. Und wenn du die Idee magst, dann darfst du sie loben oder darfst du der Person halt, ja. Und was ist, wenn du die Idee nicht magst oder wenn die Person gar nicht mehr aufhört zu reden? Ja, wenn es eine Frau ist, hast du halt Pech gehabt, Bryce. Ja, und was ist, wenn ich mich auch als Frau identifiziere? Darf ich sie dann unterbrechen? Das glaubt dir doch kein Schwein, sein. Jetzt hör mal auf. Da glaubt mir tatsächlich keiner, ja. Ja, warum trägst du das? Ja, und hier geht es um religiöse Sachen. Ja, also irgendwie Kippas oder ja, ich weiß nicht, was tragen Muslime denn? Vielleicht ihren Kopftuch. Kopftuch. Okay, ja. Okay, ja. Ah, das hatte ich schon fast ganz vergessen. Und wieder, man soll einfach nichts sagen. Mhm. Also, was haben wir gelernt bei unserem kleinen Weltraumaffen-Diversity-Training? Hört einfach auf, miteinander zu reden, dann habt ihr keine Probleme. Daumen nach oben. Tja, in einem Stream, wo ich nicht dran teilgenommen habe, gab es ja die kleine Sache mit weibliche Tipps für Existenzgründer. Muss ich sagen, hat mich ein bisschen getriggert, aber ist wird ganz anderes, ne? Ich war ja nicht dabei, um meinen Senf dazuzugeben, aber hier habe ich mal eine tolle weibliche Influencer oder Influencer-Person, die im Endeffekt ein Unternehmen daraus gemacht hat, dass halt irgendwelche Leute bei Instagram Fotos mit sich machen, mit irgendwelchen Klamotten und dafür bezahlt werden. Und die hat quasi ein Tool dafür gebastelt, dass man direkt nachschauen kann, hey, was die Person anhat, das gefällt mir, wo kann ich das kaufen? So, mehr habe ich mir dabei auch gar nicht gedacht, ja. Und generell ist das halt ein Phänomen, dass Instagram immer mehr zu so einer Art Home-Shopping-Kanal wird, ja. Also ich sage jetzt mal, gerade bei halt Leuten, die mehr Follower haben, ja, da geht es ja gar nicht mehr um, was machen die in ihrem Leben oder was haben die für interessante Erfahrungen oder sowas, sondern es geht halt nur noch darum, so, ey, ja, die Person trägt das, wo kann ich mir das kaufen? Zumindest aus der Sicht von der Dame hier. Wenn ihr da in diesem Segment unterwegs sein wollt, dann könnt ihr es euch durchlesen und ja, bitte. Ja, aber ich meine, wer braucht denn noch weitere Mode-Influencer, wenn er Hängermehr hat? Frage ich jetzt mal ganz provokativ. Ja, und außerdem gibt es ja immer noch die Steal This Outfit Memes. Das reicht auch eigentlich. Hier will der Dings nicht weg. Es geht um irgendwie alternative Crowdfunding-Plattformen. Ja, es wird doch immer gesagt, wenn jemand gebannt wird, der etwas berühmter ist, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, oder einfach nur bekannter, wenn der gebannt wird von der Plattform, dann heißt es ja oft, ja, dann mach doch dein eigenes Geschäft auf. Und das machen die Leute auch regelmäßig und dann haben sie Probleme zum Beispiel bei Banken ein Geschäftskonto zu eröffnen und es zu halten, weil dann von dort Druck ausgeübt wird. Und der Artikel beschreibt sozusagen die Reise, die man unternehmen kann, wenn man sich dann sozusagen tatsächlich gegen den Hauptstrom stellt und was dann am Ende bei rumkommt, wie viele Steine einem in den Weg geschmissen werden. Ich bin ja immer noch dafür, dass wir auch endlich damit anfangen sollten, dass Supermärkte und Wasser- und Stromversorger die Leute wegen politischen Meinungen ausschließen, weil nur so können wir eine wehrhafte Demokratie sein. Also, ja, go for it. Wer nicht links sein will, soll auch nicht essen. Genau. Also. Ja, also hat ja auch in Russland funktioniert. Ja, Stanford-Professor warnt, das sechste globale Massenaussterben in vollem Gang. Was ich immer höchst interessant finde, wenn du dir die Gesellschaft anguckst, dann haben wir viele verschiedene Faktoren, die die Gesellschaft ausmachen. Wie viel Energie wir konsumieren, wie viel wir zum Beispiel von seltenen Erden verbrauchen, wie viel Umweltgifte wir absondern, etc. etc. Das Interessante ist jetzt sozusagen, wenn du dir Excel vorstellst und sozusagen eine Bildaufnahme der Gesellschaft auffängst und dir dann die verschiedenen Eckpunkte, die Daten anschaust und die in ein Excel-Sheet eingeben würdest und einfach nur hochrechnen würdest, was in 100 Jahren etwa ist, dann kannst du eigentlich bei sehr vielen verschiedenen Faktoren innerhalb der Gesellschaft Alarm schlagen, weil wenn das so weitergeht, dann geht die Erde unter, dann gehen die Menschen unter, weil wenn du einfach nur die Zeitachse sehr lange machst, dann ist überall Katastrophe. Also, und so etwas hat dieser Stanford-Professor ja auch gemacht. Der hat ja viel gewarnt und gesagt, Überbevölkerung, das ist super böse und wir werden Hungerkatastrophen haben in den 60ern und 70ern, also wo Millionen von Menschen, Milliarden von Menschen verhungern werden. Und seine Panikmache ist am Ende dann irgendwie verpufft und er hat dann selber zugegeben, dass er den technischen Fortschritt in der Landwirtschaft nicht mit einberechnet hat oder vorhersehen hat können. Und man hat sich jetzt um eine neue Vorhersage bemüht, die auch wiederum Massensterben sieht, weil alles, die Welt geht unter und irgendwie ist der Artikel auch so ein bisschen verworren, aber ich fand es trotzdem ganz interessant. Also ich will damit auch nicht sagen, alles ist in Ordnung, macht euch keinen Kopf über nix, aber sein Buch, Die Bevölkerungsbombe, wurde halt vor 50 Jahren publiziert und Prognosen sind nicht eingetreten und aber irgendwie sagt er, ja, ich habe ja Wellen geschlagen und jetzt redet jeder darüber, dass Überbevölkerung potenziell ein Problem ist. Und ja, Zeitachse lang genug machen, alles ist ein Problem. Alles. Ja, wenn man sich die Sachen anguckt, man sieht halt immer, dass der technologische Fortschritt immer untergewichtet wird, was solche langfristig laufenden Probleme angeht, ja, weil halt durch technologischen Fortschritt sehr viele Sachen, die kontemporär ein Problem darstellen, man lösen kann. Ja, das gab es halt immer. Ja, so Kondratjew und solche Sachen. Ne? Was ich interessant fand, das sechste globale Massenaussterben, das erinnert mich so gerade an so eine Sache, die gerade auch in der archäologischen Community so ein bisschen diskutiert wird. Die Sumerer galten ja immer so als eine der ersten Hochkulturen, aber es gibt halt irgendwie immer mehr Hinweise, dass es vielleicht doch nochmal so ein paar tausend Jahre vorher noch ein paar andere Hochkulturen gab, die aber auch durch quasi so ein Massenaussterben, sei es ein Meteoriteneinschlag oder globale Vulkanausbruch, was auch immer, dann halt quasi wieder dezimiert wurden und dass man quasi wieder von vorne anfangen musste. Wie gesagt, das sechste globale Massenaussterben, ich habe jetzt nicht mitgezählt, geht der darauf irgendwie ein? Wahrscheinlich eher nicht, oder? Nö. Ja, Göpekli Teple, sage ich nur. Interessantes Thema. Das letzte globale Massenaussterben, also das fünfte, das war übrigens letzten Dienstag. Ja. Das, also die Einschläge kommen näher. Und das sechste findet am Mittwoch statt. Ja, Türkei will bedingungslos Normalisierung von die Beziehung. Ja, das hat im Endeffekt der türkische Außenminister unserem netten Bundesmaß erzählt, wo der auf Türkei-Besuch war. Ist schon ein etwas älterer Artikel von letzter Woche. Aber wenn man sich den Artikel durchliest, dann, ja, ich weiß nicht, es strotzt halt wirklich so, also nicht der Artikel an sich, aber wie es halt da auch dargestellt wird, strotzt es halt wirklich so von Respektlosigkeit im diplomatischen Umgang, ja, so dass halt der deutsche Außenminister vor einer Kulisse quasi präsentiert wird, wo nicht mal eine deutsche Fahne irgendwie ist, sondern dass es auch so wie eine Audienz dargestellt wird, ja, ihm wird der Anschlagsort gezeigt, um zu sagen, ja, hier alles, was wir hier machen in der Türkei, ist absolut gerechtfertigt, weil wir hatten ja hier die Terroristen pipapo und die generelle Türkei-Situation ist ja, ja, ich meine, was soll man sagen? Der Erdogan hat halt sehr hart durchgegriffen, hatten wir ja schon öfter mal drüber berichtet hier auch. Und jetzt im Zuge der diplomatischen Entzweiung zwischen Amerika und Europa will halt Europa wieder näher an die Türkei heranrücken. Ja, und das halt unter, ja, so wie es halt gerade in der Türkei läuft, wäre das halt vor 10 Jahren so nicht darstellbar gewesen. Ja, ich erinnere nur an den EU-Annäherungsprozess, der ja schon mehrmals gescheitert ist, aus diesen Gründen. Und ja, da wird jetzt halt auch mal irgendwie drüber hinweggesehen. Was ich halt faszinierend finde. Ja, und ja, die Überschrift hat mich getriggert, was soll ich sagen. Ne, die Türkei muss nichts verändern. Nein. Ja. Okay. Vielleicht müssen wir noch ein bisschen was verändern, wenn wir noch zu unseren Grundrechten und unseren humanistischen Werten und sowas so ein bisschen stehen, sage ich mal. Ja, also. Also Werte, das hört sich ja schon ziemlich leitkulturmäßig an und ist eine Form von Rassismus. Also. Ja. Free dive. Also den Karl Marx Bio-Espresso rechts ignoriert ihr einfach mal. Ne? Aber ich finde den schon toll, so farblich passend zu der Türkei-Fahne hinter Gittern. Ja, in diesem Artikel geht es halt auch um die Entwicklung, dass halt ja die letzten freien Pressestellen, die letzten freien Zeitungen ja gut gleichgeschaltet werden. Wie soll man es sonst sagen? Ja, sie werden unter staatliche Kontrolle gestellt, beziehungsweise unter Kontrolle von bestimmten politischen Bewegungen in der Türkei. Und die Reporter, die da halt noch einigermaßen ein Gewissen irgendwie haben, die Redakteure und die Journalisten, die verlassen halt dann diese Publikationen und gut, vielleicht machen sie es auch aus Eigenschutz, um nicht irgendwie im Gefängnis zu landen. Ja, ein eigenes Thema für sich. Ja, wie gesagt, ne, die Türkei, ne, keine Bedingungen für eine Annäherung. Ne, unter dieser Maßgabe in der Türkei läuft leider im Moment einiges schief, wenn man halt an diese europäischen humanistischen Werte noch glaubt. Ja, und diplomatisch scheinen die immer weniger eine Rolle zu spielen. Hier, was auch im Vordergrund steht, ist beispielsweise das Engagement von der Türkei in Syrien. Und was ich da immer wieder faszinierend finde, ist, dass einfach überhaupt gar nicht darüber geredet wird, wie die territoriale Annexion der Türkei in Syrien fortschreitet. Ja, das ist jetzt meine Interpretation. Aber darüber wird gar nicht geredet. Über Nordzypern wird sowieso nie geredet. Ja, hallo, Nordzypern, ne? Von der Türkei besetzt, seit wie vielen Jahren jetzt? Ne? Zypern, eigentlich ein europäisches Land, ja. Das spielt überhaupt gar keine Rolle und ja, traurige Situation, ja, dass die Leute jetzt halt wirklich so getriggert sind vom Trump, dass sie sagen, ja, wir müssen das jetzt schlucken mit der Türkei, weil mit dem Trump können wir ja gar nicht zusammenarbeiten, weil der ist, ne, der ist halt Trump. Ja, und hier einfach nur noch mal ein paar Details, wie die Presselandschaft in der Türkei halt immer weiter erodiert. Die freie Presselandschaft. Wie viele Divisionen hat Kugel? Nein, das ist ein älterer Artikel, der halt auf E-Mail-Verkehr der Clinton anspielt. Zwischen Google, Clinton, Al Jazeera, als in Syrien der Bürgerkrieg angefangen hat und Google geholfen hat, ein Tool zu schreiben, was die Informationen besser darstellen soll, wer von der Regierung Assads abgetreten ist oder sich für die Revolution entschieden hat. Und ich wollte es einfach nur nochmal so irgendwie. Ich fand es interessant. So. Wie ja, viel? Nochmal zu Idlib zu sagen, Idlib ist ja die letzte, in Anführungszeichen, Rebellenhochburg. Ja, also ich meine, über ISIS wird gar nicht mehr geredet. Ja, als ob es die gar nicht mehr gäbe in Syrien. Und ja, jetzt einfach zu sagen, ja, wenn da irgendwie angegriffen würde, dann könnte es wieder Flüchtlinge geben. Und ach ja, die Rebellen vor Ort, die benutzen ja auch die Zivilisten als Schutzschirm. Als ob das nicht ein Grund wäre, dann vielleicht da einzugreifen aus dem Grund. Nee, das wird mittlerweile schon als Argument genannt, weil man gar nicht eingreifen darf. Ja, also verkehrte Welt. Was soll man dazu sagen? Hier gibt es einen Artikel von den Nachdenkseiten, wer sich darüber echauffiert, dass die deutsche Beteiligung an militärischen Maßnahmen in Syrien geprüft werden von der Ursula von der Leyen. Und die Nachdenkseiten haben leider nicht verstanden, dass es da einen Grundsatz gibt, auf den die Deutschen sehr stolz sind, der da lautet, ohne Deutschland soll nie wieder ein Krieg ausgehen. Und ja, ist auf jeden Fall lesenswert. Also. Ja, ich was ich da dran... so aktuell, aber ich meine, wir sind ja im Krieg in Syrien jetzt schon in der Gestalt involviert, dass wir Luftaufklärung betreiben für Truppen, die dann später Einsätze dort fliegen. Oder ja, das würde der allgemeine Bürger vielleicht das so empfinden, aber rein rechtlich gesehen sind wir nicht involviert. Ich finde es auch so lustig, dass da gleich wieder das, also überall das Wort Giftgas benutzt wird, als wüssten die Leute schon, dass da wieder was passiert. So. Und als wäre das, warum hat man dann nicht eingegriffen, als man das letzte Mal behauptet hat? Man hat irgendwie da ganz klare Beweise für Giftgas gefunden. Warum wird es auf einmal jetzt thematisiert, wo der Konflikt vor so einer Zäsur steht? Vielleicht sogar vor seinem Ende, wer weiß, ja? Warum wird auf einmal jetzt, aber lass uns mal drüber nachdenken, ob wir da nicht einmarschieren, wenn der nochmal die Giftgasbomben benutzt. Ne? Ja. Hier sieht man auch eine sehr schöne Karte. Man sieht ja tatsächlich, wenn es um Syrien geht, sehr selten Karten. Und ja, hier sieht man auch Idlib, ja, demarkiert als Rebellentruppen. Und über Idlib sieht man die Afrin-Region, demarkiert als türkische und Rebellentruppen. Ja, also Whitewashing, ne? Was soll man dazu sagen? Ja, und ja, doch, hier ist sogar nicht ISIS, sondern ISIL. Ja, das ist ja, kann man ja sagen, wie man will, ne? Die sind halt die hocken irgendwo in der Wüste. Was soll man dazu sagen? Ne? Ja. Ja, aber da unten im Süden gibt es auch nochmal ein kleines Zentrum offensichtlich. Hier. Ist auch nochmal ein kleiner schwarzer Pöppel. Mhm. Und die große Gefahr wäre... Territory. Occupied von wem? Occupied? Israel. Das sind die Golanhöhen, zumindest da unten im Süden. Was der Rest ist, keine Ahnung. Ja. Also das sind die Golanhöhen. Fertig. Ja, ob das jemals noch zu einem Ende kommt, da... Ich meine, sehr strategisch sind die Golanhöhen halt wichtig, einerseits wegen dem Wasser und andererseits, weil man halt von da schon mit konventionellen Waffen halt einen Großteil von Israel beschießen könnte. Und Israel hat ja Angst vor der Hezbollah, die ja durch Iran immer irgendwie gepusht werden soll. Wird so. Und ja, ist halt ein sehr kompliziertes Thema, was soll man sagen, ne? Und ich meine, der Iran tut in der Region, der hat eine Strategie, die er verfolgt. Dass er regelmäßig neue Milizen aufbaut in verschiedenen Regionen, wo er Einfluss haben möchte und die dann einfach eine Weile lang bezahlt. Und dann, wenn irgendwie das Geld knapp wird, halt ein bisschen weniger Geld drauflegt, aber die tun regelmäßig Milizen aufbauen. Also wirklich so, das ist bei denen einfach so ein Hobby, dass du dann 50, 60 Gruppen in einem Land hast, die irgendwie alle so ein bisschen Verbindung in Iran haben und das halt alles so irgendwie ringen um Einfluss in einem tribalistischen Konflikt irgendwie. Ja, ich meine, alle Seiten spielen das Spiel. Das hatten wir ja auch, dass irgendwann die Amerikaner ihr Engagement zurückgefahren haben und einfach irgendwie $10 weniger in der Woche gezahlt haben als der Iran. Und dann haben die einfach die Flagge gewechselt. Und ja, das ist halt eine Kriegsstrategie da, leider. Ne? Ah, sind wir wieder in China, Xinjiang, ja. Über Xinjiang hatte ich ja auch schon mal kurz berichtet, dass da halt wirklich extrem viele Leute in, Umerziehungslagern sind, sage ich jetzt mal. Und das ist halt wirklich, 48 verschiedene Wege, um in so einem Umerziehungslager zu landen. Ich drücke das jetzt mal so aus. Ich hatte ja schon mal angedeutet, dass halt wirklich hanebüchene Gründe da teilweise ausreichen, dass man da ist, ja. Natürlich Verwandtschaftsverhältnisse, ne, wenn einer aus der Familie was gemacht hat, dann wird gleich die ganze Familie reingesteckt. Ein bisschen weiter unten ist eine gute Übersicht von den Gründen im Artikel, wenn du etwas runterscrollst. Owning a tent. Und tschüss. Andere Leute sagen, Leute ermahnen, dass sie nicht schimpfen dürfen. Oh. Ach ja, mit jemandem reden, der gereist hat oder selber zu reisen. Das war ja auch so eine Sache. Ja, wenn du halt da in dieser Region warst und dann bist du mal nach Peking gefahren oder nach Shanghai, ja, Ende. Du könntest ja irgendwie deine Gedanken vergiftet haben. Ein Schweißgerät besitzen. einen Kompass besitzen. Mehrere Messer besitzen. Oh oh. Zu viele Kinder haben. Ein VPN. Alles mit den Messern, das ist doch doof. Für so WMF, ja, wir wollen doch dahin Sachen exportieren, oder? Das mit den Messern ist ja noch halbwegs nachvollziehbar. Also am ehesten noch, weil ja, wenn ein Terroranschlag ist, ja oftmals mit Messern gemacht wird, weil ja in China die Menschen alle entwaffnet sind. Also die Messer lasse ich mal noch durchgehen, sage ich so. Owning a tent, meine Güte. Trauern, jammern oder öffentlich Trauer zeigen, wenn deine Eltern gestorben sind. Keinen Alkohol trinken, keine Zigaretten rauchen. Oh Mann. Eine religiöse Rede anhören. Vollbart ist auch verboten. Ja, mit jemandem, der im Ausland ist, über Internet reden, ne? Mhm. Skype, WeChat oder sowas. Die vorgeschriebenen Flaggenhissungszeremonien nicht besuchen. Die vorgeschriebenen Propaganda-Lektionen nicht besuchen. Ja, aber eine Sache verstehe ich nicht so ganz. Also Gründe, um in ein Camp geschickt zu werden, und wenn man in einem Camp ist, versuchen, sich selbst umzubringen, kommt man dann in ein Doppelcamp oder wie? Also ich will jetzt da keinen Witz draus machen, aber... Die Liste, naja, es gibt es, wenn du, stell dir vor, du wirst halt einfach so festgenommen, dass Panik irgendwie, und machst einen Selbstmordversuch, und dann geht's halt ins... Aber halt ganz rechts unten sieht man halt being related to anyone, also sippenhaft, ne, sippenhaft. Hatten wir ja heute schon mal, da war ich noch nicht dabei, aber ich habe zugehört, sippenhaft, ne. Mehrere Familien in dein Haus einladen, ohne das bei der Polizei angezeigt zu haben. Keine Grillfeier. Mhm. Nee. Und traditionelle Beerdigung ist auch verboten. Ja, China, meine Damen und Herren. Ja, aber ihr wisst ja alle, dass alle Kulturen sind gleich viel wert, und das sei jetzt auch nicht anders wie jetzt bei uns hier. Also, das sei von euch schon ganz schön faschistisch und rassistisch, dass ja, ihr euch hier echauffiert. Das ist ja linksgrün-faschist, was du da machst. Nee, Moment. Also, ist ja, nur weil die hier ein Umerziehungslager haben, heißt es ja nicht, dass das nicht gerechtfertigt ist. Das ist halt eine andere Kultur. Also. Und wir haben von Umerziehungslagern schließlich auch schon in Papieren der Europäischen Union gelesen, die darauf hinarbeiten wollen, dass hassredende Jugendliche in solche Einrichtungen kommen. Also, ja. Wie lange dauert es noch, bis wir eine ähnliche Liste in Europa haben? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare, schickt uns eine Postkarte oder macht selber. Die Europäische Union, die repliziert ja gerade so ein bisschen die Internetgesetzgebung von China. Das will ich jetzt auch nicht übertreiben, und deswegen möchte ich an der Stelle auch mal sagen, weil wir haben ja hier einen gewissen, in Anführungszeichen, journalistischen Standard. Ich habe auch Artikel gelesen, wo es darum ging, dass viele von diesen Sachen übertrieben wären. Ja, und deswegen, wie die Tagesschau, wir haben es erwähnt. Ja? Jetzt fängst du schon an zu reden wie die Systemmedien. Schlimm. Bundesratspräsident Michael Müller, seines Zeichens regierender Bürgermeister der Bundeskloake, zeigte am Freitag zusammen mit Ministerin Franziska Giffey und Chefredakteuren bekannter Zeitung die besten Schülerzeitungen Deutschlands aus. Und weiß jetzt nicht, wer es eingereicht hat, aber ich fand es sehr lustig, dass die Aktion kein Blatt vorm Mund heißt. Das ist wirklich wunderbar, wie sich diese Mitglieder der SPD, die am Netzwerkdurchsetzungsgesetz mitgestrickt haben und gern noch viel, viel krassere Regeln hätten eigentlich, dass die sich kein Blatt vorm Mund als Werbeslogan aussuchen. Da muss man schon so ein bisschen Schizo sein. Ja. Oh, das ist auch von Chris. Ich weiß nicht, wir sind schon relativ kurz vor Schluss. Wird heute ein kurzer Stream, deswegen können wir mal kurz reinschauen. Ich weiß ja nicht, ob Chris noch auftaucht. Der Europäische Gerichtshof hat das kirchliche Arbeitsrecht an einem wichtigen Punkt eingeschränkt. Die Kündigung eines Chefarztes durch ein katholisches Krankenhaus wegen Wiederheirat nach einer Scheidung könne eine verbotene Diskriminierung darstellen. Also finde ich schon mal scheiße, weil ein Chefarzt, der ist männlich, der kann ja gar nicht diskriminiert werden, wenn er jetzt noch weiß und heterosexuell ist und sich nicht von seinem schwulen Lebenspartner entscheiden lassen, können wir die ganze Geschichte eigentlich schon wieder verklappen. Aber grundsätzlich ist es natürlich cool eigentlich, dass wenigstens mal jetzt ansatzweise der Kirche da mal in die Parade gefahren wird und gesagt wird, hier Leute, ihr seid ganz normale Arbeitgeber wie alle anderen auch, ihr habt schon genug Sonderrechte, jetzt kriegt euch mal ein. Ja. Weil, ich meine, Wiederheirat nach der Scheidung. Was geht in euren Köpfen vor, Katholiken? Ich verstehe es nicht so ganz. Ja, haben so eine ganz interessante Hürde eingebaut, sozusagen, indem sie hier gesagt haben, nationale Gerichte müssen überprüfen können, ob die Religion mit Blick auf die Tätigkeit eine wesentliche Anforderung sei. Und das ist ja überhaupt nicht gegeben in den ganzen religiösen Jobs. Die müssten eigentlich alle anfechtbar sein, sich kündigen. Grundsätzlich, ne? Mit dieser Begründung, ne? Ach bitte, also aber echt Scheidung und Wiederheiraten. In welchem Jahrhundert leben die? Ja. Hatten aber, glaube ich, auch irgendwie darauf hingewiesen, dass doch auch andere Konfessionen da arbeiten würden und die hätten alle nicht solche Bedingungen zu erfüllen auch. Das wäre doch ein wichtiger Punkt. Ja, wie willst du das auch jetzt? Es geht ja immer, die Einwanderer sind unsere Pflegekräfte der Zukunft und so. Wie soll das gehen? Wie soll das gehen mit einem Arbeitsrecht? Wir haben den Heiden entlassen. Ja. Dazu muss ich direkt was sagen, weil das hat mich direkt hart getriggert, ja. Hier, die ganze Sache mit der Pflege in Deutschland, ja, ist viel schlimmer, als ihr alle denkt. Ich habe da leider gerade ein paar Berührungspunkte mit. Und natürlich können nicht irgendwelche Einwanderer durch irgendwelche Trainings durchgejagt werden, um das zu machen. Ja, es dauert halt 3 Jahre, bis eine ordentliche Pflegeausbildung gemacht wird und das halt auch anerkannt wird von allen staatlichen Trägern und Krankenversicherungen. Ja, deswegen, ja, natürlich ist das ein Meme mit, ja, das sind die Pfleger der Zukunft und so weiter und so fort. Aber ich fände es wirklich schön, wenn da wirklich mal ein bisschen was passiert wird und nicht nur dauernd irgendwie, das ist so mein Appell im Moment. Es wäre sehr schön, wenn da wirklich mal was passieren würde, damit in 3 Jahren oder 4 Jahren die Situation mal etwas besser aussieht. Ja. Wer sich fragt, warum ich im Moment so wenig hier bin, kleiner Hinweis. Gute Neuigkeiten. DARPA, die Agentur, die für das amerikanische Militär Technologie entwickelt, hat ein Interface geschaffen, mit dem eine Person bis zu 3 Objekte steuern kann, telepathisch. Also du bekommst Informationen von den fliegenden Objekten direkt in deinen Kopf rein und du kannst mit deinen Gedanken das Ding steuern. Wir haben schon Brain-Computer-Interfaces, die ziemlich viel können. Ist auch relativ bekannt eigentlich schon. Oftmals, wenn ich sowas erzähle, gucken mich die Leute an, so heilige Scheiße, so das war doch erfunden und so. Aber ja, wir können bereits telepathisch mit Maschinen sozusagen kommunizieren. Also ja, du hast einen Mikrochip entweder direkt eingepflanzt oder du trägst ein Sensorennetz auf dem Kopf. Das Letztere funktioniert noch nicht so gut. Das Erstere funktioniert schon etwas besser. Und ist auf jeden Fall interessant. Und ich wollte euch diese Nachrichten nicht vorenthalten. Also. Im Artikel steht, dass die Signale von dem Flugzeug direkt zurück in das Gehirn gehen. Wie muss ich mir das denn vorstellen? Sehe ich dann praktisch das, was die Kameras sehen, oder was? Ja. Schick ich, gell? Also das ist ein bisschen Science-Fiction-Scheiße. So. Ich find's cool. Und dann ist ja auch eine tolle Anwendung für Leute mit Behinderungen. Ne? Also ja, wortwörtlich. Also in ihrer Versuchsreihe haben sie das mit Veteranen gemacht, die ja bewegungsunfähig sind. Also Für so Excel-Kommen der daher. Also was halt auch interessant ist, wenn du die jetzt hier liest, in 2012 hat DARPA 4 Millionen Euro bekommen, um nicht invasive, also keine Verpflanzung von dem Chip, synthetische Telepathie, ein Interface herzustellen oder halt zu erforschen. 4 Millionen Dollar. Ich kann mich noch an die Studie erinnern, wo man Genderqueer Farming betreiben wollte und wo man in der Landwirtschaft erforscht hat, wie nicht heteronormative geprägte Formen der Landwirtschaftsbenutzung stattfinden können. Und was war es? 250.000 Dollar oder 180.000? Und für 4 Millionen kannst du synthetische Telepathie bekommen. Und auf der anderen Seite kriegst du queeres Farming für jetzt schon weniger, kostet ein bisschen weniger, aber wenn du dir einfach nur so denkst, so Telepathie, queer Farming, so. Dann weißt du doch, was ich nehme. Ich meine, queer Farming wird die Menschheit retten, denke ich, und so ein Telepathie-Scheiß. Das ist doch was für weiße Männer, Techno-Scheiß da. Genau. Mhm. Man muss auch mal den indigenen Völkern zuhören. Ja? Man muss auch mal gucken, ob die nicht vielleicht mit ihren Möhren sprechen oder so. Oder wie wäre es, wenn man ein Gewächshaus mal nicht so kantig baut, sondern weicher, vielleicht in Form von so einer Vulva oder so. Ja? Also, ich weiß jetzt nicht mehr, welches afrikanische Land das war, aber ich habe die Tage auch in den News gelesen, dass irgendwo in Afrika auch wieder eine Panik ausgebrochen ist, weil anscheinend Zauberer Männern den Penis stehlen wollen oder den Penis kleinhexen wollen und man deswegen mehrere Menschen gelyncht hat. So, das machen die einen und die anderen bauen telepathische, arbeiten an Telepathie. Ey, die Leute waren, musst du auch verstehen, die Leute waren noch völlig verschreckt von der Vampirpanik von ein paar Wochen. Da hat der Hexer halt leichtes Spiel gehabt. Ja, also. Das könnte aber auch. Ich meine, überlegt euch mal in Sachen Videospielen, wie schicke ich das wäre. Das ist hier so ein Ding auf und dann, boom. da kommt da ein Pop-up so, sie haben eine hohe Killscore, das Militär würde sie gerne anwerben, weißt du? Moment mal, das ist doch die Story von The Last Starfighter aus den 80ern. Das wäre aber schon cool, so, weißt du? Also du meinst Virtual Reality ohne Brille. Das ist schon böse eigentlich. Ja, aber trippy. Könnten wir nicht stattdessen irgendwie so einen Medizinmann den Penisgröße hexen? Ja, daran arbeiten die bestimmt auch. Apropos Penis. Bei Partnerwahl hören die Menschen auf die Nase. Sie hören auf die Nase, großartig. Nase steuert Partnerauswahl. Ich glaube, es war von Mammon. Jo, ich glaube auch. Ich habe das nur überflogen, ehrlich gesagt, sonst schon eine Weile her. Aber es sind tatsächlich die Pheromone und die haben sie jetzt dann doch eingekreist, welche es sind. Ich habe noch in einem anderen Artikel gelesen, dass Menschen das riechen können, wenn weibliche Fliegen in ihre Suppe fliegen. Aber das ist nicht das Pheromon, das einen antört. Aber sie können es wohl jetzt extrahieren und möglicherweise können es Frauen dann demnächst als Parfüm kaufen oder so. Sind wohl ein paar ganz bestimmte Gerüche, die bei allen Männern irgendwie funktionieren und die nicht jede Frau hat oder so. Jo. Warum riechen einige Frauen besonders attraktiv? Hoher Anteil des Hormons Östrogen. Nein, das ist doch wieder purer Biologismus. Das ist doch konstruiert. Ja. Das geht doch so nicht. Oh, verdammt. Unglaublich. So, und wir sind schon beim letzten Artikel dieses Mal. Naja, wir haben gestern 3,5 Stunden. Ich muss noch eine Sache sagen. Gab es nicht vor ein paar Wochen irgendwas über Oxytocin? Oxytocin? Ja, ich denke da immer dran, wenn ich sowas höre mit Hormonen, ja, weil Oxytocin wurde ja aufgesprüht mal, so als Meme, weil das Frauen anziehen würde. Egal. Also hier haben wir diese Webseite von Matthias Lehmann, Progressive Activist, Democratic Socialist, Pop Culture Geek. Ja. Ich habe Krebs. Wir haben hier Bilder aus Chemnitz, um das zu illustrieren, glaube ich. Also, ich weiß nicht, die Frau macht da so eine Geste, die mich daran erinnert. Ja. Und zwar geht es hier um einen Typ, der hat für Riot Games gearbeitet, League of Legends. und ist rausgeflogen. Hervorragend. Ja, und zwar, weil er irgendwie sich nicht daran gehalten hat, zu den Kunden nett zu sein. It is clear to me that there is no place for me at Riot Games. For a long time I thought I could carve one out. I fought tooth and nail for diversity at Riot Games, making many allies and losing a few friends. I'm proud of the fact that on my last lunch at Riot, I was joined by around a dozen women and only two men, a direct inversion of gender demographics at Riot. Ordeals like this make it clear where people stand, and I'm proud to stand with the women at Riot in the face of bias, discrimination, and harassment. Huh? I was definitely an outsider, just by demographics. I spent most of my adult life in Portland, one of the least black cities in the US, with a black population of 6.3. The wing in the building I worked in at Riot was maybe 1-2% black, with a total of 7% black people. When I started there, it was 3. Also, ich kann mir gar nicht vorstellen, warum die den rausgeworfen haben. Der scheint der lustigste Typ. Also, der weiß genau, wie man irgendwie den Laden am Laufen hält, was wichtig ist und wie man Freunde und... Wenn er sich irgendwo vorstellt und der Chef fragt, wie, warum sind sie denn da, warum haben sie denn da aufgehört, dann sagt er, ja, der Chef war ein Arsch und konnte mir nicht glauben. Also ich weiß noch, bei Riot war es so, als sie angefangen haben, was gegen die toxische Community zu machen und die Leute mehr zu bannen, wenn sie Scheiße schreiben, hat es angefangen, dass absolut keine Community mehr vorhanden war. Die Leute haben sich im Chat nicht mehr richtig unterhalten. Niemand hat mehr was gesagt. Weniger Kooperation und generell so das bisschen wenige nicht-toxische an Community, was Riot Games hatte, hat man dadurch zerstört, dass man angefangen hat, zu versuchen, die Community zu fixen. So. Aber es ist auch schon eine Weile her. Obwohl ich eigentlich hier wörtlicherweise für eine Computerspielfirma arbeite, lehne ich es ab, mich als Gamer zu identifizieren, weil zu viele Männerbabys unter diesem Begriff es nicht raffen, dass die Welt nicht länger ihren Vorstellungen entsprechend arbeitet und das für eine Art Unterdrückung halten. Also er hat mal wieder die üblichen Gamer-Stereotype benutzt, er hat ist klar, Hautfarbe natürlich und all der ganze Scheiß. Treten doof, aber auch klug. Und am nächsten Tag war er in einem Meeting mit seinem hier Manager, dem Discipline Lead, einem Talent Partner und ja, dann ist er rausgeflogen, der gute Mann. Und er sagt dann hier am Ende zu diesem tollen, pathetischen GIF: It's our duty to fight for freedom. It's our duty to win. We must love and protect one another. We have nothing to lose but our chains. We, not I. You are not alone. Do not be afraid. Recent revelations have brought many voices to the forefront, and there's power in numbers. Speak your truth. Speak the truth of those around you. Stand by one another. Yeah? Wir werden das schaffen. Wir werden die intersektionale Revolution. Egal, das ist nur, dass er seinen Job verloren hat, das ist nur ein kleiner Rückschritt. Aber die intersektionale Revolution wird kommen. Ja? Und dann werden die weißen Männer davon sehen, was sie davon haben. Ja? Ein Leben wie im Spiel. Mhm. Die Arbeiterklasse will keine Revolution mehr durch Intersektionalität. Versucht man genügend Gruppen aneinander zu reihen und denen einzureden, dass sie unzufrieden sein soll und man will damit dann eine kritische Masse erreichen, mit der man sich dann vielleicht doch nochmal an einem Utopia versuchen kann. Das schwingt da so ein bisschen mit. So. Einstellen, wer Böses denkt. Am Ende stehen sie wieder mit blutigen Händen da, ein paar Millionen Toten und dann heißt es wieder, nein, was haben wir falsch gemacht? Wir müssen nochmal zum Zeichenbrett. Irgendwie beim nächsten Mal wird alles besser. Und wie man das so kennt halt. Das größte Problem ist immer dieses Blank-Slateige, was da so mitschwingt bei der ganzen sozialen Konstruktion jeglicher gesellschaftlicher oder kultureller Eigenschaften, die Menschen haben. Also, aber ja. Kann man sich übrigens auch ganz gut Videos zu angucken. Blank Slate, habe ich gesehen. Also, die das Ganze ein bisschen zusammenfassen. Vielleicht muss man nicht unbedingt das ganze Buch lesen. Doch, muss man. So Mann, bist du faul. So nicht. The Blank Slate ist eines von den wenigen Büchern, was ich Menschen wirklich ans Herz legt, dass sie das ganz lesen. Also, gutes Buch. Lest es. Da will ich auch mal direkt ein Buch empfehlen, und zwar No More Mr. Nice Guy. Das kommt mir aber auch bekannt vor. Ist das nicht ein Song? Ja, oder von, so. Von irgendwie einem Hair-Metal-Band aus den 80ern? Jo. Ich glaube, Metal Crew oder sowas. Was Schlechtes. Ja, liebe Kinder, war ein bisschen kürzer als sonst. Oh, tatsächlich, aber naja. Aber ich hoffe trotzdem, ihr hattet Spaß, auch wenn die Technik heute nicht hundertprozentig war. Ich hoffe einfach mal, dass nächste Woche der Chris wieder da ist. Der kann das alles ein bisschen besser als ich. Aber der wollte heute lieber nochmal das Video vom Pokalsieg von Eintracht Frankfurt von der letzten Saison sehen. Und ich finde, wenn er da Spaß dran hat, dann soll er das auch machen. War das so? Geht ihm das sein, ja. Ja, ich kann es gar nicht glauben. Unglaublich. Ich nicht glauben. Fortuna. Also. Düsseldorf oder was? Ja, Fortuna steht vor der Eintracht in der Tabelle und hat Hoffenheim besiegt. Ja, Hoffenheim, hallo. Ich habe nicht aufgepasst. Ja, Hoffmann, hier, also Albert Hoffmann. Weltraum auf dem Fußball-Talk mit, hier, wie heißt er? Waldi Hartmann und. Ja, genau. Wir wünschen euch eine schöne Woche, würde ich sagen. Hm? So. Oder und wenn euch zu heiß ist, geht in den Wald, da ist es schön kalt. Ja, aber jetzt. Oh, was war denn das für ein Reim? Mann, warum sagst du nicht sowas wie: Zum Augenblicke dürfte ich sagen, verweile doch. Du bist schön. Nicht kalt, Wald. Oh, Mann. Was war das denn jetzt für ein Zitat, Ebel? Handelt damit. Ja. Ja, in der als persönliche Note nochmal, danke für die ganzen privaten Nachrichten. Ich freue mich wirklich drüber. Finde ich super. Ich hoffe, ich kann bald mehr dabei sein. Und Affen sind die Besten und im Wald ist es schön kalt. Ach, das ist ein Gatter. Lasst euch nicht gendern und macht's gut. Kultur und Inzentrum. Bis dann. Tschüss.